Ein Mann von unvergleichlichem politischem Genie, von ungeheurer Willenskraft, von unbedingter Furchtlosigkeit, von packender Beredsamkeit. Ein Mann endlich von großer Tiefe des Gemüts. Der größte Staatsmann des Jahrhunderts und einer der größten Männer überhaupt. Aus einem Schulgeschichtsbuch 1922. Fürst Bismarck hat so viel Brutales und Zynisches, so wenig Anständiges und Ehrliches in seiner Natur, dass er als Beispiel und Ideal sehr gefährlich wird. Kronprinzessin Victoria, 1887. Wer das geleistet hat, was Bismarck geleistet, der hat bewiesen, dass er zu den Größten aller Zeiten gehört. Er hat gelehrt, was ein energischer Wille vermag. Der Wirtschaftswissenschaftler Adolf Wagner, 1898. Dass er sehr starken Einfluss hatte und die Geschichte des 19. Jahrhunderts in Deutschland jedenfalls sehr markant bestimmt hat. Das ist ohne Frage, ob man das gut findet oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es ist so, dass die Entwicklung sehr stark von ihm bestimmt worden ist. Lothar Gall, Historiker. One wouldn't have had quite such a militaristic, authoritarian and imperial state emerging as obviously the Germany of 1871. Ohne Bismarck hätte es nicht so einen militärischen und autoritären Kaiserstaat gegeben wie das Deutschland von 1871. Catherine Lerman, britische Historikerin. Otto von Bismarck. Eine Biografie von Frank Eckhardt. Es ist der 18. Januar 1871. Ein milder Wintertag im französischen Versailles. Pünktlich um 12 Uhr mittags betritt Wilhelm I., König von Preußen, mit seinem Gefolge den prächtigen, über 70 Meter langen Spiegelsaal des berühmten Schlosses. Dort sind Hunderte von Soldaten in Gala-Uniform versammelt, dazu die Fürsten oder deren Vertreter von 25 deutschen Staaten. Der königliche Hofprediger Bernhard Rogge zelebriert, umringt von 8 Feldgeistlichen, einen protestantischen Gottesdienst. Anschließend hält Wilhelm I. eine kurze Ansprache. Nun tritt der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck vor und verliest im Namen des Monarchen die Kaiserproklamation. Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, nachdem die deutschen Fürsten und freien Städte den einmütigen Ruf an uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, bekunden hiermit, dass wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland betrachtet haben, diesem Rufe der verbündeten Fürsten und Städte Folge zu leisten und die deutsche Kaiserwürde anzunehmen. Als Bismarck geendet hat, tritt Großherzog Friedrich von Baden vor und ruft aus: Seine kaiserliche und königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch! Er lebe hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Nach dem Ausruf Friedrichs von Baden bringen die Anwesenden ein sechsfaches donnerndes Hoch auf den Kaiser aus und stimmen das Lied Heil dir im Siegerkranz an. Doch nicht Wilhelm I., sondern sein Ministerpräsident Otto von Bismarck ist die eigentliche Hauptfigur. In 9 Jahren und 3 Kriegen hat er die Macht und das Territorium Preußens stetig erweitert. Nun hat er die deutschen Staaten, wenn auch ohne das einst so mächtige Österreich, unter der Führung Preußens zum Deutschen Kaiserreich vereinigt. Bismarck ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. 1815 bis 1847. Jugendjahre eines preußischen Junkers. Otto von Bismarck, der spätere Reichsgründer und Reichskanzler, wurde am 1. April 1815 in dem kleinen Ort Schönhausen an der Elbe geboren, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Magdeburg gelegen. Er hatte zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Seine Eltern stammten aus sehr unterschiedlichen Milieus. Der Vater, Ferdinand von Bismarck, war der Spross eines alteingesessenen Adelsgeschlechts. Die Mutter, Wilhelmine Menken, war 18 Jahre jünger als er und entstammte einer Familie von Gelehrten und hohen Beamten, erläutert die britische Historikerin und Bismarck-Biografin Dr. Catherine Lerman von der Metropolitan University in London. He came from a background which gave him quite a few advantages. But I would say that his background also left him quite a conflicted individual. Bismarcks familiärer Hintergrund gab ihm einige Vorteile. Aber ich würde auch sagen, dass sein Hintergrund ihn zu einem sehr konfliktreichen Individuum machte. Er fühlte sich wohler mit seinem Vater. Aber sein Vater konnte ihn auch verlegen machen, weil er ein Landei war. Unkultiviert, nicht sehr städtisch. Seine Mutter war deutlich intelligenter als sein Vater und war die dominante Person in der Ehe. Otto fühlte immer, dass er ihre Erwartungen nicht erfüllen konnte. Bismarck fühlte sich eigentlich nicht richtig wohl mit seinen beiden Eltern. Es scheint, dass er diese beiden Anteile nie richtig miteinander versöhnen konnte. Im Frühjahr 1816 zog die Familie Bismarck auf das Gut Kniephof in Pommern, das sie durch den Tod eines Vetters geerbt hatte. Bismarck hat das Gut später oft als das Paradies seiner Kindheit gepriesen. Das Gutshaus war von einem herrlichen Park umgeben, wo Bismarcks lebenslange Liebe zum Wald und zur Natur begann. Doch die unbeschwerten Kindheitsjahre in der ländlichen Idylle dauerten nicht lange. Als Otto 6 Jahre alt war, schickten ihn seine Eltern in ein Berliner Internat, die Plamannsche Anstalt, in dem bereits sein Bruder Bernhard lebte. Hier herrschte, wie er später sagte, ein künstliches Spartanertum, bestehend aus patriotischem Geist, strenger Disziplin und körperlicher Ertüchtigung. In dieser Anstalt habe man ihm seine Kindheit verdorben, klagte Bismarck. Die Plamannsche Anstalt lag so, dass man auf einer Seite ins freie Feld hinaussehen konnte. Wenn ich aus dem Fenster ein Gespann Ochsen die Ackerfurche ziehen sah, musste ich immer weinen vor Sehnsucht nach Kniephof. Mit 12 Jahren wechselte Bismarck auf das Gymnasium. Er bezog mit seinem älteren Bruder eine Wohnung, die seine Eltern in Berlin gemietet hatten. Eine Haushälterin und mehrere Hauslehrer kümmerten sich um die beiden Brüder. In diesen Jahren schloss Bismarck Freundschaft mit dem gleichaltrigen Moritz von Blankenburg, der ihm später erste Kontakte in politische Kreise verschaffen sollte. Mit knapp 17 Jahren bestand er an Ostern 1832 das Abitur. Das Zeugnis bescheinigte ihm eine sehr erfreuliche Gewandtheit im Deutschen. Außerdem habe er die französische und englische Sprache mit besonderem Erfolge betrieben. Kurz darauf, im Mai 1832, begann Bismarck das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Göttingen, das ihm den Weg in eine diplomatische Laufbahn ebnen sollte. Er trat einer landsmannschaftlichen schlagenden Verbindung bei, dem Corps Hannoverer. Endlich, ohne Aufsicht, genoss er das rauf- und trinkfreudige Leben eines Korpsstudenten in vollen Zügen. Er konnte ausgezeichnet fechten und duellierte sich ausgiebig. Er trat extravagant gekleidet und mit einem riesigen schwarz-gelben Hund auf. Wegen ungebührlichen Verhaltens musste er diverse Strafen im Karzer absitzen, dem universitätseigenen Gefängnis. Gegenüber seinen Mitstudenten gab er sich selbstbewusst. Ich werde entweder der größte Lump oder der größte Mann Preußens. An der Universität interessierten ihn, der ja Diplomat werden wollte, ernsthaft nur die Vorlesungen des Historikers Arnold Heeren über das europäische Staatensystem. Nach 3 Semestern in Göttingen wechselte er 1834 an die Universität Berlin, wo er 1835, im Alter von 20 Jahren, sein erstes juristisches Staatsexamen ablegte. Nun begann seine Referendarausbildung am Berliner Stadtgericht. Die Alltagserfahrung in der preußischen Justizverwaltung scheint dabei einen regelrechten Praxisschock in ihm ausgelöst zu haben. Schon wenige Monate nach Beginn der Referendarzeit schrieb er einem befreundeten Chorbruder: Ich glaube schwerlich, dass mich die vollkommenste Erreichung des erstrebten Zieles, der längste Titel und der breiteste Orden in Deutschland die staunenswerteste Vornehmheit entschädigen wird für die körperlich und geistig eingeschrumpfte Brust, welche das Resultat dieses Lebens sein wird. Öfters regt sich noch der Wunsch, die Feder mit dem Pflug und die Mappe mit der Jagdtasche zu vertauschen. Doch das bleibt mir ja immer noch übrig. 1836 wechselte Bismarck in den Verwaltungsdienst nach Aachen, weil er hoffte, hier seine Referendarzeit schneller beenden zu können. Doch auch hier ging ihm das bürokratische Alltagsgeschäft schwer auf die Nerven. In seiner Freizeit suchte er nach Ablenkung und Zerstreuung, die es in dem mondänen, international geprägten Kurort reichlich gab. Er begann mehrere Affären mit Damen der adligen Gesellschaft, wie er in einem Brief an seinen Bruder schrieb. Ich bin zwar fortwährend exzessiv verliebt, wechsle aber häufig den Gegenstand meiner Neigung. Ernster wurde es, als er sich in die bildschöne 17-jährige Isabella Lorraine Smith aus englischem Landadel verliebte. Er reiste ihr und ihrer Familie quer durch Deutschland nach, blieb dabei seiner Arbeit unerlaubt monatelang fern und verschuldete sich, um teure Champagner-Diners und andere standesgemäße Vergnügungen bezahlen zu können. In einem Brief nannte er bereits einen Hochzeitstermin, doch die Beziehung, für die er seine berufliche Zukunft riskiert hatte, ging in die Brüche. 8 Jahre später schilderte er die Affäre gegenüber einem Freund in ironischem Ton. Vielleicht hätte der Ehrgeiz, der damals mein Lotse war, noch länger und für immer mein Steuer geführt, wenn nicht eine bildschöne Engländerin mich verleitet hätte, den Kurs zu ändern und 6 Monate, ohne den geringsten Urlaub, auf ausländischen Meeren in ihrem Kielwasser zu fahren. Ich nötigte sie endlich zum Beilegen. Sie strich die Fahnen. Doch nach 2-monatlichem Besitz ward mir die Prise von einem einarmigen Obristen mit 50 Jahren, 4 Pferden und 15.000 Reichstalern Revenuen wieder abgejagt. Arm im Beutel, krank am Herzen, kehrte ich nach Pommern zurück. Da er sich in Aachen unmöglich gemacht hatte und dort auch von Gläubigern verfolgt wurde, beantragte er im Herbst 1837 die Versetzung ans Regierungspräsidium Potsdam, die auch gewährt wurde. Doch seine Tätigkeit in Potsdam dauerte nicht lange. 1838 trat Bismarck seinen 1-jährigen Militärdienst an, außerdem brach er das Referendariat ab und entschloss sich dazu, aus dem Staatsdienst auszuscheiden. In einem Brief an seine Cousine begründete er diese Entscheidung. Die Wirksamkeit der einzelnen Beamten bei uns ist wenig selbstständig, auch die des Höchsten. Und bei den anderen beschränkt sie sich schon wesentlich darauf, die administrative Maschinerie in dem einmal vorgezeichneten Gleise fortzuschieben. Der preußische Beamte gleicht dem Einzelnen im Orchester, mag er die erste Violine oder den Triangel spielen. Ohne Übersicht und Einfluss auf das Ganze muss er sein Bruchstück abspielen, wie es ihm gesetzt ist. Er mag es für gut oder schlecht halten. Ich will aber Musik machen, wie ich sie für gut erkenne, oder gar keine. Schon damals, mit 23 Jahren, fühlte sich Bismarck zu einem politischen Leben hingezogen. Für wenige berühmte Staatsmänner war wohl Vaterlandsliebe die Triebfeder, welche sie in den Dienst führte. Viel häufiger Ehrgeiz, der Wunsch zu befehlen, bewundert und berühmt zu werden. Ich muss gestehen, dass ich von dieser Leidenschaft nicht frei bin und manche Auszeichnungen, wie die eines Mitspielers bei energischen politischen Bewegungen, würden auf mich eine jede Überlegung ausschließende Anziehungskraft üben, wie das Licht auf die Mücke. Doch um Mitspieler bei politischen Bewegungen zu werden, so meint Catherine Lerman, gab es damals nur einen Weg, den über die Bürokratie. He did want to have, you know, a political career if he could. Er strebte eine politische Karriere an. Aber er war nicht dafür geschaffen, ein Bürokrat zu sein. Doch das war, vor der Revolution von 1848, der einzige Weg in den Staatsdienst. Er hätte seinen Weg von ganz unten machen müssen, aber das konnte er nicht. Er konnte nicht am Boden irgendeiner Hierarchie stehen. Er mochte es nicht, Befehle entgegenzunehmen. So zog Bismarck zurück nach Kniephof, auf das pommersche Gut seiner Kindheit, und bewirtschaftete, zunächst gemeinsam mit seinem Bruder Bernhard, die Landgüter seines Vaters. Außer der Abneigung für das Leben eines Bürokraten gab es dafür noch einen anderen, wesentlichen Grund. Er hatte so viele Schulden angehäuft, dass er als Angestellter oder Beamter nicht genug verdient hätte, um sie abzutragen. In den nächsten Jahren arbeitete er sich mit großem Fleiß in landwirtschaftliche Fragen ein, machte sich kundig über Bodenqualitäten, las Fachliteratur, war in agrarischen Gesellschaften aktiv und befolgte die Grundsätze moderner betriebswirtschaftlicher Führung. So gelang es ihm, in wenigen Jahren die heruntergekommenen Güter wieder rentabel zu machen. Nebenbei pflegte er einen ausschweifenden Lebenswandel. Er fehlte auf kaum einem Ball, nahm an wilden Jagdpartien und Saufgelagen teil, pflegte amoröse Eskapaden und war bald in ganz Pommern als der verrückte Bismarck bekannt. Doch trotz alledem musste er sich eingestehen, dass das Leben auf dem Land ihn, wie er an einen Freund schrieb, bis zum Lebensüberdruss langweilte. Ich sitze hier, unverheiratet, sehr einsam, 29 Jahre alt, körperlich wieder gesund, aber geistig ziemlich unempfänglich, treibe meine Geschäfte mit Pünktlichkeit, aber ohne besondere Teilnahme. Mein Umgang besteht in Hunden, Pferden und Landjunkern. Und bei letzteren erfreue ich mich einigen Ansehens, weil ich Geschriebenes mit Leichtigkeit lesen kann, mich zu jeder Zeit wie ein Mensch kleide und dabei ein Stück Wild mit der Akkuratesse eines Metzgers zerwirke, ruhig und dreist reite, ganz schwere Zigarren rauche und meine Gäste mit freundlicher Kaltblütigkeit unter den Tisch trinke. Bismarck, sagt der Historiker und Bismarck-Biograf Professor Lothar Gall, befand sich in einer schweren Lebenskrise. Er wusste nicht so recht, was aus ihm werden sollte. Er hatte sozusagen das Gefühl, er wäre eigentlich jemand, der kein richtiges Lebensziel habe. Und das hat ihn lange beschäftigt und hat ihn immer wieder umgetrieben und dann auch so seine Eskapaden bewirkt, dass er das Gefühl hatte, er wäre eigentlich jemand, der keinen eigentlichen Beruf und kein eigentliches Lebensziel habe. Ausdruck seiner Orientierungslosigkeit war, dass er im April 1844 sogar seine Wiederaufnahme in den ungeliebten Staatsdienst beantragte. Er trat den Dienst auch an, hielt es dort allerdings keine 2 Wochen aus. Ein Ausweg aus seinem Dilemma zeichnete sich ab, als er über seinen früheren Schulfreund Moritz von Blankenburg in einen Kreis tiefgläubiger, bibeltreuer Protestanten, sogenannter Pietisten, eingeführt wurde. Dieser Kreis gruppierte sich um den Gutsbesitzer und konservativen Politiker Adolf von Tadden. Hier lernte Bismarck die einflussreichen Brüder Ernst Ludwig und Leopold von Gerlach kennen, die später seine politische Karriere maßgeblich fördern sollten. Mit Adolf von Taddens Tochter Marie, der Verlobten und späteren Ehefrau seines Freundes Moritz, verband Bismarck eine enge Freundschaft. Die tiefgläubige Marie und der nach einem Lebenssinn suchende, aber ungläubige Bismarck tauschten sich viel über religiöse Fragen aus. Als Marie im Jahre 1846 an einer Infektionskrankheit starb, war Bismarck tief erschüttert. Mehr als durch den vorherigen Tod seiner Eltern. Es ist eigentlich das erste Mal, dass ich jemand durch den Tod verliere, der mir nahe stand. Und dessen Scheiden eine große und unerwartete Lücke in meinen Lebenskreis reißt. Die schwere Erkrankung und der Tod Maries, so schrieb er seinem späteren Schwiegervater, löste in ihm eine Rückbesinnung auf den christlichen Glauben aus. Was sich in mir regte, gewann Leben, als ich bei der Nachricht von dem tödlichen Erkranken unserer verstorbenen Freundin das erste inbrünstige Gebet, ohne Grübeln über die Vernünftigkeit desselben, von meinem Herzen losriss. Verbunden mit schneidendem Wehgefühl über meine eigene Unfähigkeit zu beten, und mit Tränen, wie sie mir seit den Tagen meiner Kindheit fremd gewesen sind. Gott hat mein damaliges Gebet nicht erhört, aber er hat es auch nicht verworfen. Denn ich habe die Fähigkeit, ihn zu bitten, nicht wieder verloren. Und fühle, wenn nicht Frieden, so doch Vertrauen und Lebensmut in mir, wie ich sie sonst nicht kannte. Bismarck sprach später gelegentlich von einer Bekehrung zum Christentum. Nach Ansicht von Catherine Lerman hat dies jedoch keinen bleibenden Einfluss auf sein späteres Verhalten als Politiker gehabt. It helped liberate him from a rather debilitating depression that he'd had in the countryside. Es half, ihn von einer schwächenden Depression zu befreien, die ihn auf dem Land ergriffen hatte. Nun konnte er sich auf eine höhere Autorität verlassen. Nun konnte er seine eigenen Interessen verfolgen, im Glauben, das sei Gottes Plan. Er musste sich nicht in demselben Maße verantwortlich für sein eigenes Leben fühlen wie vorher. A woman who was quite religious too. So, but it was a very idiosyncratic kind. Offensichtlich hat er den Glauben ernst genommen, aber es war eine sehr eigene Art von Christentum. Pietisten hatten die Neigung, an eine direkte Verbindung zu Gott zu glauben, und so sah er es auch. Ich würde sagen, der Glaube hat sein Verhalten nicht maßgeblich beeinflusst. Ähnlich sieht das auch Lothar Gall. An sich hat er dieses Bekehrungserlebnis immer betont, aber immer dann schon betont, wenn es ihm wichtig war für gewisse politische Haltungen. Und da hat er dann sehr viel stärker den Protestanten herausgekehrt, als es vielleicht gewesen ist. Er hat sehr stark die Menschen benutzt im Sinne seiner Person. Also, dass er nun ein Christ im überzeugten Sinne gewesen ist, kann man nicht sagen. Das Zentrum seines Wirkens und seiner Person war seine eigene Person. Im Sommer 1847 endete auch Bismarcks schmerzlich empfundene Einsamkeit. Er heiratete Johanna von Puttkamer, eine enge Freundin der verstorbenen Marie und wie diese eine tiefgläubige Christin. Bismarck schrieb an seinen Bruder, er glaube, ein großes und nicht mehr erhofftes Glück gemacht zu haben, indem ich, ganz kaltblütig gesprochen, eine Frau von seltenem Geist und seltenem Adel der Gesinnung heirate, dabei liebenswürdig, sehr und facile à vivre, wie ich nie ein Frauenzimmer gekannt habe. Als facile à vivre, zu Deutsch etwa einfach im Umgang, erwies sich Johanna tatsächlich. Bismarck fand in ihr eine Frau, wie er sie brauchte. Sie war ihm ein Leben lang treu, organisierte den Haushalt, war seinen Kindern eine gute Mutter und unterstützte ihren Gatten bedingungslos in allen Entscheidungen und Taten. Innerlich und äußerlich zur Ruhe gekommen, konnte Bismarck sich nun seiner eigentlichen Leidenschaft zuwenden, der Politik. 1847 bis 1851. Der Weg in die Politik. Nach dem Sturz Napoleons hatten auf dem Wiener Kongress die europäischen Großmächte die Neuordnung Europas verabschiedet. 1815 schlossen sich die souveränen Fürsten und freien Städte Deutschlands, der Kaiser von Österreich und die Könige von Preußen, Dänemark und der Niederlande zum Deutschen Bund zusammen, einer lockeren Föderation von insgesamt 39 Staaten. Mit diesem Bund sollten die alten monarchischen Herrschaftsverhältnisse wieder gefestigt und revolutionäre Umtriebe niedergehalten werden. In einigen deutschen Staaten, wie etwa in Nassau, in Württemberg, Baden oder Bayern, gab es nun immerhin Verfassungen und Volksvertretungen. In Preußen hatte es dagegen erst einmal nur in den 8 Provinzen, in die Preußen eingeteilt war, sogenannte Provinziallandtage gegeben. In diesen waren Adel, Großbauern und städtische Grundbesitzer vertreten, nicht jedoch die Masse der Landbevölkerung und die ärmeren städtischen Schichten. Im Februar 1847 berief der preußische König Wilhelm IV. Zum ersten Mal einen Vereinigten Landtag ein, der aus Mitgliedern der 8 Provinziallandtage bestehen sollte. Bismarck setzte alles daran, Mitglied dieses Vereinigten Landtags zu werden. Und es gelang ihm mit Hilfe von Ludwig von Gerlach, den er aus dem Kreis der pommerschen Pietisten kannte. Catherine Lerman. Ludwig von Gerlach was the president of the Court of Appeal in Magdeburg. Ludwig von Gerlach war der Präsident des Appellationsgerichts in Magdeburg und besorgte ihm seinen ersten parlamentarischen Sitz im Vereinigten Landtag im Jahr 1847. Als einer der anderen Abgeordneten krank wurde, bekam Bismarck mit Gerlachs Hilfe den Vorrang, den freigewordenen Sitz zu übernehmen. Gerlach half also dabei, Bismarcks Karriere ab 1847 auf den Weg zu bringen. Gleich bei seiner ersten Landtagsrede am 17. Mai profilierte sich Bismarck als erzkonservativer Monarchist. Er bezeichnete die Freiheitskriege der napoleonischen Zeit als reinen Befreiungskampf gegen die französische Herrschaft. Nicht die innere Freiheit sei das Ziel gewesen, sondern nur die äußere Befreiung. Damit brachte er einen Großteil der Parlamentarier gegen sich auf. Ein paar Wochen später ging es um die Frage, ob die Juden im Staate Preußen den Christen vollständig politisch gleichgestellt sein sollten. Dagegen wandte sich Bismarck in schroffer Weise, vor allem gegen den Anspruch der Juden, in einem christlichen Staat ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden. Denn wenn ich mir als Repräsentanten der geheiligten Majestät des Königs gegenüber einen Juden denke, dem ich gehorchen soll, so muss ich bekennen, dass ich mich tief niedergedrückt und gebeugt fühlen würde. Diese Art zu reden, sagt Lothar Gall, war typisch Bismarck. Konservative Standpunkte akzentuieren und zuspitzen. Das war immer seine Machart, dass er sozusagen Positionen hatte, die er dann besonders verschärft und diskussionswürdig präsentierte. Das hat er sehr bewusst gemacht. Er wusste, dass er als junger Mann da sozusagen provokativ auftreten musste, um einen Namen sich zu machen. Und das ist ihm auch gelungen. Bismarck war, trotz einer hohen Fistelstimme und einer etwas stockenden Sprechweise, ein glänzender Redner. Er verstand bildhaft und anschaulich, aber auch mit schneidender Schärfe zu formulieren. Immer wieder garnierte er seine Ausführungen mit sarkastischen Bemerkungen, beißendem Spott oder witzigen Pointen, die Gelächter hervorriefen. Selbst seine schärfsten politischen Gegner zollten ihm Respekt und lauschten ihm erwartungsvoll. In der Politik hatte Bismarck endlich das Betätigungsfeld gefunden, das seinen Fähigkeiten und Ambitionen entsprach. Er stürzte sich in die politischen Kämpfe in einer ununterbrochenen Aufgeregtheit, die mich kaum essen und schlafen lässt. Die Sache ergreift mich viel mehr, als ich dachte. Am Ende der zweimonatigen Sitzungsperiode des Vereinigten Landtags hatte er viel erreicht. Er hatte sich als loyaler Monarchist profiliert, hatte Einfluss unter den hochkonservativen Kreisen der Hofpartei gewonnen und war dem König positiv aufgefallen. Für Bismarcks politische Karriere schienen sich nun hervorragende Perspektiven zu eröffnen. Doch es kam zunächst anders. Ausgehend von Paris breiteten sich Anfang 1848 revolutionäre Kämpfe über Europa aus. Am 18. März 1848 siegten nach blutigen Straßenkämpfen mit Hunderten von Toten die Revolutionäre auch in Berlin. Als Bismarck von den Vorkommnissen hörte, dachte er allen Ernstes daran, mit einem Haufen königstreuer, bewaffneter Bauern von seinem Geburtsort Schönhausen nach Berlin zu marschieren. Er glaubte, der König sei in der Gewalt der Aufständischen und wollte ihn eigenhändig daraus befreien. Doch von militärischer Seite wurde ihm signalisiert, dass man auf diese Art von Unterstützung keinen Wert lege. Der König seinerseits schien sich mit der neuen Situation abgefunden zu haben. Am 21. März ritt er mit einer schwarz-rot-goldenen Armbinde, den Farben der Revolution, durch Berlin und verkündete, dass Preußen künftig in Deutschland aufgehen solle. Bismarck verstand die Welt nicht mehr. Mit verwundetem Gefühl kehrte ich nach Schönhausen zurück, schrieb er später über diese Situation. Doch schon wenige Tage später schien auch Bismarck die veränderte Lage akzeptiert zu haben. Bei einer Rede im Vereinigten Landtag schlug er gemäßigte Töne an. Die Vergangenheit ist begraben. Und ich bedauere schmerzlicher als viele von Ihnen, dass keine menschliche Macht imstande ist, sie wieder zu erwecken, nachdem die Krone selbst die Erde auf ihren Sarg geworfen hat. Im Mai 1848 trat, nach den ersten allgemeinen und gleichen Wahlen in Preußen, die Preußische Nationalversammlung zusammen. Ihre Aufgabe war, eine Verfassung für das Königreich auszuarbeiten. Bismarck lehnte diese demokratische Institution ab und stellte sich nicht zur Wahl, bei der er auch ohnehin keine Chancen gehabt hätte. Stattdessen versuchte er, die Konservativen zu stärken. Er war an der Gründung der sogenannten Kreuzzeitung beteiligt und organisierte einen Verein der Gutsbesitzer, mit dem diese ihre Interessen verteidigen wollten. Außerdem wurde er zum Adjutanten der sogenannten Kamarilla, einem informellen Zirkel von Konservativen, die den König zu beeinflussen suchten. Dieser Kamarilla gehörte auch Bismarcks Förderer Ludwig von Gerlach an. Ein gutes halbes Jahr nach der Revolution, Anfang November 1848, wendete sich das Blatt. In Preußen siegte die Gegenrevolution. Königstreue Truppen besetzten Berlin. Die Nationalversammlung wurde aufgelöst. Zufrieden äußerte sich Bismarck Mitte November in einem Brief an seine Frau: Politisch geht mir bisher alles sehr nach Wunsch. Und ich bin Gott recht dankbar, dass er mich gewürdigt hat, der guten Sache wieder mehrmals erhebliche Dienste zu leisten. Statt der aufgelösten Nationalversammlung setzte der König im Dezember 1848 nun selbst eine Verfassung in Kraft, die zur Überraschung der Bevölkerung viele liberale Positionen übernahm. So gewährte die Verfassung eine recht weitgehende Meinungs- und Pressefreiheit. Außerdem wurde ein aus zwei Kammern bestehendes Parlament eingeführt. Bismarck wurde zum Abgeordneten der zweiten Kammer gewählt. Nach den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 stand das Thema der deutschen Einheit auf der politischen Tagesordnung. Im April 1849 bot eine Delegation der Deutschen Nationalversammlung, die in der Frankfurter Paulskirche tagte, dem preußischen König Wilhelm IV. Die Kaiserkrone Deutschlands an. Der wies sie jedoch empört zurück. Er wolle kein Herrscher von Volkes Gnaden sein, keine Krone tragen, die mit dem Ludergeruch der Revolution behaftet sei. Bismarck unterstützte den Kurs des Monarchen in einer Rede vor der zweiten Kammer. Die deutsche Einheit will an jeder, den man danach fragt, sobald er nur Deutsch spricht. Mit dieser Verfassung aber will ich sie nicht. Die Frankfurter Krone mag sehr glänzend sein, aber das Gold, welches dem Glanze Wahrheit verleiht, soll erst durch das Einschmelzen der preußischen Krone gewonnen werden. Und ich habe kein Vertrauen, dass der Umguss mit der Form dieser Verfassung gelingen werde. Ein Aufgehen Preußens in Deutschland kam für Bismarck nicht in Frage. Was für ihn in erster Linie zählte, waren die Erhaltung und Stärkung der preußischen Macht. Diesem Ziel sollte eine Initiative des preußischen Königs dienen. Er und seine Berater wollten die deutsche Frage im preußischen Sinne regeln, durch eine Union, zu der sich die deutschen Fürsten zusammenschließen sollten. Diese Union sollte ohne Preußens Rivalen Österreich zustande kommen. Bismarck hielt dieses Unionsprojekt von Anfang an für unrealistisch. Dennoch ließ er sich zum Abgeordneten des Unionsparlaments wählen. Dieses kam am 20. März 1850 in Erfurt zusammen, um über die Verfassung eines deutschen Bundesstaats zu beraten. Die Gegenreaktion Österreichs ließ nicht lange auf sich warten. Die Donaumonarchie torpedierte das Unionsprojekt, indem es die Regierungen der deutschen Einzelstaaten nach Frankfurt einlud. Dort sollte über eine Wiederherstellung des Deutschen Bundes beraten werden, dessen Aktivitäten seit der Revolution von 1848 ausgesetzt waren. Der Konflikt zwischen Wien und Berlin eskalierte in den folgenden Monaten so sehr, dass die beiden Staaten im Herbst 1850 am Rande eines Krieges standen. Ende November schließlich gab Preußen nach. In einer Vereinbarung der sogenannten Olmützer Punktation verzichtete Preußen auf die Union und erklärte sich zur Rückkehr in den Deutschen Bund bereit, ohne dass ihm Österreich die verlangte Gleichberechtigung bei der Leitung des Bundes zugestanden hätte. Diese Vereinbarung wurde in der preußischen Öffentlichkeit als eine Schmach empfunden. Bismarck übernahm es am 3. Dezember 1850, die Punktation vor der Zweiten Kammer zu verteidigen. Dort lief die liberal-national eingestellte Mehrheit Sturm gegen die Regierung. In düsteren Farben malte er die Alternative zu Olmütz aus, nämlich einen europäischen Krieg, um dann zu argumentieren, dass das Unionsprojekt einen solchen Krieg nicht wert sei. Zeigen Sie mir also, meine Herren, ein des Krieges würdiges Ziel. Wehe dem Staatsmann, der sich in dieser Zeit nicht nach einem Grunde zum Kriege umsieht, der auch nach dem Kriege noch stichhaltig ist. Werden Sie dann den Mut haben, zu dem Bauern auf der Brandstätte seines Hofes, zu dem zusammengeschossenen Krüppel, zu dem kinderlosen Vater hinzutreten und zu sagen, ihr habt viel gelitten, aber freut euch mit uns. Die Unionsverfassung ist gerettet. Die einzige gesunde Grundlage eines großen Staates, so Bismarck weiter, sei der staatliche Egoismus und nicht die Romantik. Außerdem plädierte er für die Gemeinsamkeit Preußens mit Österreich als gleichberechtigte Schutzmächte Deutschlands. Mit dieser eindrucksvollen Rede, meint Lothar Gall, empfahl er sich bei den Konservativen für höhere Aufgaben. Und das hat ihm dann tatsächlich ganz unerwartet den diplomatischen Posten als Vertreter Preußens beim Deutschen Bund in Frankfurt eingebracht. Ohne jede Vorbildung und ohne jede Vorbereitung. Aber das war gewissermaßen ein politischer Preis, den er bezahlt bekam für seine Unterstützung der preußischen Politik. Unterstützt wurde er damals von den Vertretern der preußischen Kamarilla, also die so den Kreis um den preußischen König bildete, die Brüdern Gerlach vor allem, die beiden waren seine extremen Förderer und die haben auch dann seinen Antritt als Vertreter Preußens beim Deutschen Bund in Frankfurt durchgesetzt. So geschah es. Im April 1851 wurde Bismarck zum preußischen Gesandten beim Deutschen Bund in Frankfurt ernannt. Innerhalb von nur 4 Jahren hatte sich der bis dahin völlig unbekannte Abgeordnete in die vorderste Reihe der preußischen Politik vorgearbeitet. Nach einigen Umwegen hatte der nun 36-Jährige erreicht, was ihm als Student vorgeschwebt hatte. Er war Diplomat und das gleich in einer Spitzenposition. (1851 – 1862). Der Diplomat. Im Mai 1851 traf Bismarck in Frankfurt am Main ein, dem Sitz des Deutschen Bundestags. Während heute der Bundestag das Parlament bezeichnet, war der damalige Bundestag eher dem heutigen Bundesrat vergleichbar, also einer Vertretung der im Deutschen Bund zusammengeschlossenen Länder. Geschaffen worden war der Deutsche Bund 1815 beim Wiener Kongress, der nach den Napoleonischen Kriegen die alte monarchische Ordnung in Europa wiederherstellen sollte. Der Deutsche Bund war eine lockere Föderation von 39 Staaten. In ihrem gemeinsamen Gremium, eben jenem Bundestag, saßen jedoch nicht gewählte Vertreter der Bevölkerungen, sondern Gesandte der jeweiligen Fürsten, Könige sowie des österreichischen Kaisers. Lothar Gall. Hier verhandelten die Gesandten im Auftrag ihrer Regierung, also ganz als Staatsbeamte, über die zu vollziehende Politik und die Politik des Bundes. Das ist bis heute ein umstrittenes Feld. Manche glauben, es wäre relativ viel geschehen durch den Bund. Andere wieder sagen, es war ein Stillstandsbund. Das kann man aber so nicht sagen. Man kann sagen, dass der Deutsche Bund doch schon eine große Rolle gespielt hat. Bereits eine Woche nach seiner Ankunft hatte Bismarck sich eine nicht gerade schmeichelhafte Meinung über die in Frankfurt tätigen Diplomaten gebildet. Ich habe nie daran gezweifelt, dass sie alle mit Wasser kochen. Aber eine solche nüchterne, einfältige Wassersuppe, in der auch nicht ein einziges Fettauge zu spüren ist, überrascht mich. Kein Mensch, selbst der böswilligste Zweifler von Demokrat, glaubt es, was für Scharlatanerie und Wichtigtuerei in dieser Diplomatie steckt. Das Hauptproblem, mit dem Bismarck es im Bundestag zu tun bekam, war die Ungleichheit der beiden deutschen Großmächte, Österreich und Preußen. Bis zu den Revolutionen von 1848-49 hatten Österreich und Preußen mehr oder weniger gleichberechtigt zusammengearbeitet. Danach änderte Österreich jedoch seine Strategie und wollte den Deutschen Bund dazu nutzen, die eigene Vormachtstellung in Deutschland zu festigen. Preußen sollte dabei nur die Rolle eines Juniorpartners zukommen, wie Bismarck schnell feststellte. Seine Ziele waren zunächst einmal, das Zusammengehen mit Österreich zu fördern, aber relativ rasch ist er bei der Analyse des Auftretens der übrigen und vor allem des österreichischen Gesandten zu einem Gegner der Vorrangstellung Österreichs geworden und dann zu einem Konkurrenten. Er hat gesagt, der Deutsche Bund kann nur funktionieren, wenn wir gleichberechtigt mit den Österreichern sind. Die Interessenkonflikte der beiden Großmächte waren von persönlicher Antipathie ihrer Frankfurter Vertreter begleitet. Den österreichischen Gesandten der Jahre 1853 und 54, Anton Prokesch von Osten, hielt Bismarck für ein Brechmittel. Dieser wiederum charakterisierte seinen preußischen Gegenspieler als hochmütige, gemeine Natur, voll Dünkel und Aufgeblasenheit, ohne Rechtsbewusstsein, faul, ohne gediegenes Wissen und ohne Achtung für dasselbe. Voll Neides und Hasses gegen Österreich. Daher auch sein steter Kampf gegen die Präsidialbefugnisse. Ungläubig, aber den Protestantismus als Kriegsfahne tragend. Die Streitereien zwischen den beiden Großmächten arteten manchmal in kleinliche Prestigeduelle aus. Beispielsweise darum, wer während der Sitzungen rauchen durfte. Mit spöttischem Unterton schildert Bismarck den symbolischen Machtkampf. Bei den Sitzungen der Militärkommission hatte bisher Österreich allein geraucht. Als ich nun hinzukam, gelüstete es mich ebenfalls nach einer Zigarre. Und da ich nicht einsah, warum nicht, ließ ich mir von der Präsidialmacht Feuer geben. Was von ihr und den anderen Herren mit Erstaunen und Missvergnügen bemerkt zu werden schien. Es war offenbar für sie ein Ereignis. Für diesmal rauchten nur Österreich und Preußen. Aber die anderen Herren hielten das augenscheinlich für so wichtig, dass sie darüber nach Hause berichteten und um Verhaltensbefehle baten. Bei jeder Gelegenheit attackierte Bismarck die österreichische Diplomatie und zettelte Streitereien über unwichtige Protokollfragen an. Manchmal griff der preußische Gesandte sogar zu einer Politik der Schikane, um die Arbeit des Bundestags zu erschweren oder gar lahmzulegen. Als diplomatischen Erfolg konnte Bismarck es verbuchen, dass der Wunsch Österreichs, in den von Preußen dominierten Zollverein aufgenommen zu werden, 1853 abgelehnt wurde. Damit hätte die Donaumonarchie auch auf dem Wirtschaftssektor die Vorherrschaft in Deutschland übernommen. Dass dieses Projekt abgewehrt wurde, werten einige Historiker als wichtigen Sieg Preußens im Bereich der Wirtschafts- und Handelspolitik. Dass die beiden Großmächte mehr und mehr zu Gegnern wurden, sah Bismarck als unausweichlich an. Unsere Politik hat keinen anderen Exerzierplatz als Deutschland. Schon unserer geografischen Verwachsenheit wegen. Und gerade diesen glaubt Österreich auch für sich zu gebrauchen. Für beide ist kein Platz. Nach den Ansprüchen, die Österreich macht. Also können wir uns auf die Dauer nicht vertragen. Wir atmen einer dem anderen die Luft vor dem Munde fort. Einer muss weichen oder vom anderen gewichen werden. Bis dahin müssen wir Gegner sein. Das halte ich für eine unignorierbare Tatsache. Ein neuer Konflikt zwischen den beiden deutschen Großmächten entstand, als im Jahre 1854 der Krimkrieg ausbrach. In diesem Konflikt hatten sich ursprünglich nur die Türkei und Russland gegenübergestanden. Die Westmächte England und Frankreich ergriffen jedoch Partei für die Türkei und schickten ihre Flotten gegen Russland in den Krieg. Österreich stellte sich bald auf die Seite der Westmächte und der Türkei. In Preußen dagegen setzte sich eine Position der Neutralität durch, die auch Bismarck vertrat. Er war der Ansicht, dass es für Preußen in diesem Krieg nichts zu gewinnen gebe und warnte davor, sich ins Schlepptau der Österreicher zu begeben. Es würde mich ängstigen, wenn wir vor dem möglichen Sturm dadurch Schutz suchten, dass wir unsere schmucke und seefeste Fregatte an das wurmstichige alte Orlogschiff von Österreich koppelten. Wir sind die besseren Schwimmer von beiden und jedem ein willkommener Bundesgenosse. Österreich schloss ein formelles Bündnis mit den Westmächten und beantragte, die Truppen des Deutschen Bundes gegen Russland einzusetzen. Das wusste Bismarck zu verhindern. Mit Hartnäckigkeit und Geschick organisierte er 1855 eine Bundestagsmehrheit gegen den österreichischen Antrag, von manchen Historikern als der erste große Erfolg seiner diplomatischen Laufbahn bezeichnet. Das war ein weiterer Mosaikstein, der den Gegensatz zu Österreich verschärfte. Schon 1856, also 10 Jahre vor dem preußisch-österreichischen Krieg, war Bismarck der Ansicht, dass wir in nicht so langer Zeit für unsere Existenz gegen Österreich werden fechten müssen. Und dass es nicht in unserer Macht liegt, dem vorzubeugen, weil der Gang der Dinge in Deutschland keinen anderen Ausweg hat. Der Gang der Dinge in der preußischen Führung brachte in den Jahren 57 und 58 einschneidende Veränderungen mit sich, die sich auch auf Bismarcks Laufbahn auswirkten. 1857 erlitt König Friedrich Wilhelm IV. Mehrere Schlaganfälle, die ihn auf Dauer regierungsunfähig machten. Er übertrug seinem Bruder Wilhelm zunächst vorübergehend die Stellvertretung. Im Oktober 1858 übernahm Wilhelm die volle Regierungsgewalt. Er bildete sofort die Regierung um, berief konservative Liberale zu Ministern und verkündete den Beginn einer neuen Ära. Der nach wie vor als erzkonservativ geltende Bismarck wurde von seinem Posten als Bundestagsgesandter abberufen. Catherine Lerman zieht eine Bilanz der 8 Frankfurter Jahre. These are important years for Bismarck in working out his ideas and reacting to what's going on. There's a lot going on internationally. Das sind wichtige Jahre für Bismarck, um seine politischen Positionen auszuarbeiten und darauf zu reagieren, was international vor sich geht. In den 1850er Jahren gibt es viele Veränderungen mit dem Krimkrieg, dem italienischen Krieg, der schließlich zur italienischen Einheit führt. Bismarck verbessert in Frankfurt seine Fähigkeiten als Diplomat und er wird immer kritischer gegenüber dem Deutschen Bund. Er wird immer kritischer gegenüber Österreich. Er will Preußens Ansprüche auf Gleichberechtigung mit Österreich durchsetzen. Lothar Gall vertritt dagegen die Ansicht, Bismarck sei in seinen Frankfurter Jahren mit dem Anspruch auf Gleichberechtigung relativ weit vorangekommen, aber nicht so weit, wie er das gewollt hat. Und 1958 sind seine Gegner, die sagten, der provoziert ja immer nur, der will immer nur sich und seine Positionen im Vordergrund drücken, die haben dann gewonnen. Also er wurde dann preußischer Gesandter in Petersburg und er war eigentlich kaltgestellt, wie er selber gesagt hat. Gesandter in Petersburg, also in der damaligen Hauptstadt des zaristischen Russland, war eigentlich der wichtigste Posten, den die preußische Diplomatie zu vergeben hatte. Doch von Russland aus konnte Bismarck, dessen Ambitionen sich inzwischen auf die höchsten politischen Ämter in Preußen richteten, nur wenig Einfluss ausüben. Und darüber war er sehr erbittert. Ende März 1859 traf er nach einer 7-tägigen, strapaziösen Reise in Petersburg ein. Blieb dort aber nur wenige Monate, denn im Sommer erkrankte er schwer. In seinem linken Bein hatten sich Entzündungen gebildet, die durch unsachgemäße Behandlung noch verschlimmert wurden. Im August kehrte er nach Berlin zurück, in sehr schlechtem Zustand, wie seine Frau Johanna in einem Brief schilderte. Jämmerlich elend, ganz gebrochen, lahm, nervös bis zum Äußersten, völlig teilnahms- und gedankenlos. Matt und schwach zum Umsinken. Bei Kuraufenthalten in Wiesbaden und Nauheim besserte sich seine Gesundheit wieder. Doch als er auf der Rückreise nach St. Petersburg eine Zwischenstation in Ostpreußen machte, erkrankte er erneut, diesmal an einer schweren Lungenentzündung, die ihn für Monate ans Bett fesselte. Während dieser Zeit schwebte er offenbar in Lebensgefahr. Traf Verfügungen für den Fall seines Todes und glaubte nicht, noch einmal grünen Rasen von oben sehen zu können. Doch er wurde wieder gesund und kehrte im Juni 1860, nach fast einem Jahr Abwesenheit, nach Petersburg zurück. In den folgenden 2 Jahren gewann er hier, auf einem Schlüsselposten der Diplomatie, grundlegende Einsichten in die Funktionsweise des europäischen Mächtesystems. Von diesen sollte er später als Verantwortlicher der preußischen und deutschen Außenpolitik erheblich profitieren. Unterdessen entwickelte sich in Berlin ein heftiger Konflikt zwischen dem 1861 intronisierten König Wilhelm I. und dem Parlament. Dieser sollte sich jahrelang hinziehen und verhalf schließlich Bismarck zu seiner Berufung als preußischer Ministerpräsident. Ursache war der Streit über die Reform des preußischen Heeres. Dass das Heer proportional zur wachsenden Bevölkerung vergrößert werden müsste, war auch unter den Liberalen kaum umstritten. Allerdings wollte König Wilhelm I. im Zuge der Reform auch die Dienstzeit von 2 auf 3 Jahre erhöhen und die sogenannte Landwehr abbauen, also eine Volksmiliz, die es seit den Befreiungskriegen gegen Napoleon gab. Beides wurde von der liberalen Mehrheit im Parlament abgelehnt. Weder König noch Parlament waren zu einem Kompromiss bereit. Im April 1862 waren die Fronten verhärtet. Bismarck wurde nach Berlin bestellt, wo er bereits als kommender Ministerpräsident gehandelt wurde. Doch Wilhelm I. konnte sich noch nicht durchringen, Bismarck zu berufen und sandte ihn Ende Mai zunächst einmal als Gesandten nach Paris. Dort führte Bismarck mehrere Gespräche mit dem französischen Kaiser Napoleon III., er reiste zur Weltausstellung nach London und verbrachte einen 6-wöchigen Urlaub an der französischen Atlantikküste. 2 Tage nach seiner Rückkehr nach Paris, am 18. September 1862, erreichte ihn ein in lateinisch-französischem Sprachmix abgefasstes Telegramm des preußischen Kriegsministers Albrecht von Roon. Periculum in mura. Dépêchez-vous. Auf Deutsch: Zögern bringt Gefahr. Beeilen Sie sich. Bismarck fuhr sofort mit dem Zug nach Berlin. Dort hatte sich der Konflikt um die Heeresreform weiter zugespitzt. König Wilhelm I. war nach wie vor nicht zum Nachgeben bereit und spielte mit dem Gedanken, abzudanken und den Thron an seinen Sohn zu übergeben. Im Gespräch mit dem König präsentierte sich Bismarck nun als unerschrockener Verteidiger der Krone gegenüber dem aufmüpfigen Parlament. Ich fühle wie ein kurbrandenburgischer Vasall, der seinen Lehnsherrn in Gefahr sieht. Was ich vermag, steht Eurer Majestät zur Verfügung. Bismarck erklärte sich bereit, die Heeresreform auch gegen den Widerstand des Abgeordnetenhauses durchzuführen. Bei diesem Konflikt handele es sich um eine Prinzipienfrage, nämlich jene, ob sich die Herrschaft des Königs oder des Parlaments durchsetze. Eine Parlamentsherrschaft aber sei abzuwenden, falls nötig. Auch durch eine Periode der Diktatur. Es gelang Bismarck, den König davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann für einen solchen rücksichtslosen Kampfkurs sei. Beeindruckt antwortete der König: Dann ist es meine Pflicht, mit Ihnen die Weiterführung des Kampfes zu versuchen. Mit seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten und Außenminister profitierte ausgerechnet ein reaktionärer Antidemokrat von den Errungenschaften der liberalen Revolution, meint Catherine Lerman. It's very difficult to imagine that he could have come to power without the revolutions of 1848-49. Man kann sich nur sehr schwer vorstellen, dass er ohne die Revolutionen von 1848-49 an die Macht gelangt wäre. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Revolutionen war offensichtlich ein Parlament in Preußen. Und genau das ist mit Bismarcks Karriere eng verbunden, weil der Verfassungskonflikt den Anstoß zu seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten gab. Seine eigene Karriere war somit sehr stark verbunden mit der Entwicklung einer Verfassung in Preußen. Darin steckt viel Ironie, denn er gilt als erzkonservativer Reaktionär, aber er ist fähig, die Veränderungen, die in Preußen geschehen, für sich auf eine Weise zu nutzen, wie es andere ideologisch festgelegte Konservative nicht können. (1862 bis 1866) Die ersten Jahre als Ministerpräsident. In der Öffentlichkeit wurde die Ernennung Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten und Außenminister, der immer noch als reaktionärer Junker galt, mehrheitlich abgelehnt. Ein bekannter Publizist namens August Ludwig von Rochau kommentierte: Mit der Verwendung dieses Mannes ist der schärfste und letzte Bolzen der Reaktion von Gottes Gnaden verschossen. Wenn er auch manches gelernt und verlernt haben mag, ein vollgültiger Staatsmann ist er keinesfalls, sondern nur ein Abenteurer vom allergewöhnlichsten Schnitt, dem es lediglich um den nächsten Tag zu tun ist. Mit dieser Meinung stand Rochau keineswegs alleine, sagt Lothar Gall. Er war völlig isoliert. Wie er sein Amt antrat, hat niemand geglaubt, dass er sich darin mehrere Monate auch nur halten könne, weil er einfach hatte keine Unterstützung als die des Monarchen, der freilich das Recht hatte, ihn zu halten oder zu entlassen. Bismarcks erste Schritte in der Innenpolitik waren denn auch eher vorsichtig. Bei einer Sitzung der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses Ende September 1862 bemühte er sich darum, die Situation zu entschärfen. Als Symbol der Versöhnung zog er einen Olivenzweig aus der Tasche. In seiner Rede vor der Kommission schlug er dann allerdings Töne an, die die Abgeordneten alarmierten. Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Durch Eisen und Blut werden die großen Fragen der Zeit entschieden? Diese Worte wirkten nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Parlaments wie die Ankündigung einer skrupellosen Gewaltpolitik. In der Öffentlichkeit erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Bismarck musste den König beruhigen, der schon seine baldige Exekution befürchtete. Ich sehe genau voraus, wie das alles endigen wird. Da, vor dem Opernplatz. Unter meinen Fenstern wird man ihnen den Kopf abschlagen und etwas später mir. Nachdem er die Ängste des Königs zerstreut und sich seiner Unterstützung versichert hatte, ging er auf Konfrontationskurs zum liberal dominierten Parlament. Da die Abgeordneten nicht bereit waren, den Heeresetat zu bewilligen, regierte der Ministerpräsident ab Herbst 1862 ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Haushalt. Das war verfassungswidrig, aber Bismarck begründete sein Vorgehen mit der sogenannten Lückentheorie. Die Argumentation lautete so: Zum rechtsgültigen Zustandekommen eines Gesetzes, also auch des Haushalts, müssten die drei konstituierenden Gewalten, Krone, Herrenhaus und Abgeordnetenhaus, übereinstimmen. Das sei aber nicht der Fall, so Bismarck im Januar 1863 vor dem Parlament. Wenn eine Vereinbarung zwischen den drei Gewalten nicht stattfindet, so fehlt es in der Verfassung an jeglicher Bestimmung, welche von ihnen nachgeben muss. Wer die Macht in Händen hat, geht dann in seinem Sinne vor, weil das Staatsleben auch nicht einen Augenblick stillstehen kann. Es lief auf die Formel, Macht geht vor Recht hinaus. Und diese Worte lösten einen erneuten Proteststurm aus. Außer beim König war Bismarck nun allgemein verhasst. Sein Sturz schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Aber statt aufzugeben, ging er mit repressiven Maßnahmen gegen seine Gegner vor. Auf liberale Beamte ließ er massiven Druck ausüben, sich von ihren politischen Bestrebungen zu distanzieren. Im Juni 1863 wurde die Pressefreiheit faktisch beseitigt. Bismarck spielte sogar mit dem Gedanken, Wahlrecht und Verfassung abzuschaffen. Seinem Förderer Gerlach schrieb er, dass man, wenn nichts hülfe, ja bei einem Staatsstreich anlangen könne. So weit kam es allerdings nicht. Zu Bismarcks Entlastung verlagerte sich die öffentliche Aufmerksamkeit im Laufe des Jahres 1863 von der Innen- auf die Außenpolitik. Dabei ging es um die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Diese hatten einen Sonderstatus. Ihr Oberhaupt war zwar der dänische König, sie waren jedoch kein Bestandteil des dänischen Staates. Das südlich gelegene Holstein gehörte sogar dem Deutschen Bund an. Im November 1863 wurde in Dänemark eine neue Verfassung verabschiedet. Sie enthielt einen Passus, mit dem Schleswig, das nördliche Territorium, in den dänischen Staat eingegliedert werden sollte. Dagegen erhob sich ein breiter Protest der deutschen liberalen Öffentlichkeit. Diese forderte, den deutschen Erbprinz Friedrich von Augustenburg als Herzog beider Länder einzusetzen, die laut einem Vertrag aus dem 15. Jahrhundert ob ewig ungedeelt bleiben sollten, also für immer ungeteilt. Bismarck unterstützte diese Forderung nicht. Er hatte kein Interesse an einem neuen deutschen Kleinstaat, sondern witterte vielmehr eine Gelegenheit, die Krise zur Machterweiterung Preußens zu nutzen. Zum Jahreswechsel 1863-64 erklärte er in einem kleinen Kreis: Die ob ewig Ungedehlten müssen einmal Preußen werden. Das ist das Ziel, nach dem ich steuere. Ob ich es erreiche, steht in Gottes Hand. Davon ließ er nach außen selbstverständlich nichts verlauten. Vielmehr berief er sich auf einen internationalen Vertrag, das Londoner Protokoll von 1852, in dem der Status von Schleswig und Holstein geregelt war. Preußen, so erklärte er, verlange von Dänemark nichts anderes, als sich an das Londoner Protokoll zu halten. Mit dieser Argumentation gelang es ihm, den Rivalen Österreich auf seine Seite zu ziehen. Österreich hatte ebenfalls kein Interesse an einer staatlichen Eigenständigkeit von Schleswig und Holstein. Denn damit wäre ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden, auf den sich andere Nationalitäten des Vielvölkerstaates wie Polen, Tschechien oder Ungarn hätten berufen können. Indem er mit Österreich in der dänischen Frage zusammenarbeitete, sagt Catherine Lerman, schwächte Bismarck die Position des Rivalen innerhalb des Deutschen Bundes. By the 1860s he's looking for ways to undermine Austria and Austrian leadership. In den 1860er Jahren sucht er nach Wegen, um Österreichs Vorherrschaft unter den kleineren und mittleren Staaten Deutschlands zu untergraben. Der Deutsche Bund und die deutschen Nationalisten wollen, dass Schleswig-Holstein ein weiterer deutscher Staat wird, unter einem deutschen Prinzen. Bismarck ist dagegen und fordert so den Deutschen Bund heraus. Und er schafft es, Österreich dafür mit an Bord zu holen. Diese Zusammenarbeit untergräbt das österreichische Ansehen innerhalb des Deutschen Bundes. Nicht irreparabel, aber es schadet Österreich. Nachdem ein Ultimatum an die dänische Regierung unerfüllt blieb, marschierten am 1. Februar 1864 preußische und österreichische Truppen gemeinsam nach Schleswig ein. Die vereinigten Truppen der beiden Großmächte hatten leichtes Spiel gegen das kleine Dänemark und gewannen den Krieg. Wie Bismarck erwartet hatte, löste die Siegesnachricht in großen Teilen der Öffentlichkeit Begeisterung aus. Dänemark musste alle Rechte an den beiden Herzogtümern an Preußen und Österreich abgeben. Nach dem Dänischen Krieg etablieren sie eine gemeinsame Herrschaft über Schleswig und Holstein, eine Art Kondominium. Bismarck verleitet Österreich dazu, diese Rolle im Norden Deutschlands zu spielen, weit außerhalb der normalen Interessensphäre. Das legt die Saat für zukünftige Gegensätze. In der Tat entwickelten sich immer heftigere Streitereien zwischen Preußen und Österreich über die Kriegsbeute. Mitte August 1865 einigten sich beide Staaten in einem Vertrag darauf, die Herzogtümer aufzuteilen. Holstein fiel unter österreichische, Schleswig unter preußische Verwaltung. Doch der Hauptstreitpunkt zwischen den beiden Staaten, nämlich jener um die Vorherrschaft in Deutschland, war damit nicht gelöst und der Konflikt eskalierte weiter. Im Februar 1866 beschlossen beide Regierungen, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Im April beantragte Bismarck eine umfassende Reform des Deutschen Bundes. Darin schlug er vor, ein allgemein und frei gewähltes deutsches Parlament einzurichten. Dieser schockierende Vorschlag des früheren Reaktionärs entrüstete Österreich und löste zugleich massive Kritik bei den preußischen Konservativen aus. Ludwig von Gerlach, Bismarcks ehemaliger Mentor, verurteilte den Reformansatz als einen grundrevolutionären Versuch, der das Herz Deutschlands und zugleich das Herz Preußens und Österreichs tief verwundet. Der sich nun immer deutlicher abzeichnende deutsche Bürgerkrieg wurde in der Öffentlichkeit überwiegend abgelehnt. Um ihn zu verhindern, feuerte ein württembergischer Student am 7. Mai 1866 mehrere Schüsse auf den verhassten Bismarck ab. Doch dieser blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Im Juni spitzte sich die Situation zu. Österreich legte, ohne vorher Preußen zu konsultieren, die Entscheidung über die Herzogtümer in die Hände des Bundestages. Preußen sah das als Vertragsbruch an und besetzte Holstein. Daraufhin beantragte Österreich die Mobilmachung der gesamten Bundesarmee gegen Preußen. Am 17. Juni 1866 begann der Krieg, der riskanteste, den Bismarck je unternahm, sagt Catherine Lerman. Der österreichisch-preußische Krieg war das große Spiel seiner politischen Karriere. Es war nicht offensichtlich, dass Preußen diesen Krieg gewinnen würde. Österreich war die etablierte Macht, eine europäische Großmacht, und es drohte auch die Möglichkeit einer ausländischen Intervention, wenn der Krieg zu lange dauern würde. Es war auch sehr riskant, weil es ein Bürgerkrieg war, ein Bruderkrieg, Deutsche gegen Deutsche. Fast alle Staaten, die sich frei entscheiden konnten, stellten sich auf die Seite Österreichs, gegen Preußen und seine deutschen Alliierten. Bismarck setzte auf einen preußischen Sieg und nahm dabei hohe Risiken in Kauf. Auf der Seite Österreichs standen die deutschen Mittelstaaten Bayern, Hannover, Sachsen, Württemberg, Baden sowie diverse deutsche Kleinstaaten. Preußens Verbündete waren die meisten thüringischen Kleinstaaten, einige norddeutsche Länder sowie Italien, welches im Falle eines Sieges Venetien von Österreich erhalten sollte. Bismarck war sich der hohen Risiken durchaus bewusst. Gegenüber dem englischen Botschafter sagte er: Es kann sein, dass Preußen verliert. Aber wie es auch kommen mag, es wird tapfer und ehrenvoll kämpfen. Wenn wir geschlagen werden, werde ich nicht hierher zurückkehren. Ich werde bei der letzten Attacke fallen. Am 3. Juli kam es in der Nähe der tschechischen Stadt Königgrätz, etwa 120 Kilometer östlich von Prag, zur Entscheidungsschlacht zwischen den Preußen auf der einen und den Österreichern und Sachsen auf der anderen Seite. Insgesamt waren über 400.000 Soldaten beteiligt. Die Preußen trugen den Sieg davon. Aufgrund einer besseren Taktik, einer ausgeklügelten Nutzung der Eisenbahn und modernerer Waffen. Das preußische Zündnadelgewehr konnte, anders als der von den Gegnern verwendete Vorderlader, schnell und vor allem im Liegen, also in Deckung, nachgeladen werden. Nach dem Sieg wollte König Wilhelm I. den Triumph der Armee mit einem Einzug in Wien krönen und den Österreichern harte Bedingungen abverlangen. Bismarck versuchte, ihn davon abzuhalten. Er schrieb an seine Frau: Wenn wir nicht übertrieben in unseren Ansprüchen sind und nicht glauben, die Welt erobert zu haben, so werden wir auch einen Frieden erlangen, der der Mühe wert ist. Ich habe die undankbare Aufgabe, Wasser in den brausenden Wein zu gießen und geltend zu machen, dass wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch drei Mächten, die uns hassen und neiden. Bismarck führte lange aufreibende Diskussionen mit dem Monarchen. Schließlich überzeugte er ihn, dass es Preußens Interessen langfristig besser nützen würde, Österreich nicht zu demütigen, sodass das Land ein zukünftiger Bündnispartner werden könnte. Bismarck setzte seine Vorstellungen im Wesentlichen durch. Österreich musste keine Gebiete abtreten, aber in die Auflösung des Deutschen Bundes einwilligen. Preußen annektierte außerdem Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Nassau und die freie Stadt Frankfurt. Damit war die lange angestrebte Landverbindung zwischen den östlichen und westlichen Landesteilen Preußens hergestellt. Innenpolitisch konnte Bismarck die positive Stimmung nach dem Sieg nutzen, um endlich den Konflikt mit dem preußischen Abgeordnetenhaus beizulegen. Er bat den Landtag um Indemnität, also um eine nachträgliche Genehmigung der Ausgaben. Darin lag das Eingeständnis, dass er seit 1862 faktisch ohne rechtmäßigen Haushalt regiert hatte. Am 3. September 1866 stimmte die Mehrheit des Landtages zu. Damit war der Verfassungskonflikt beendet. Für Catherine Lehrman markiert 1866 eine tiefe Zäsur in der Geschichte Preußens. Es war in gewisser Hinsicht ein Spiel mit der Zukunft Preußens. Denn Preußen hätte den Krieg ja auch verlieren können. Es ist auch sehr bedeutsam, dass Bismarck und Wilhelm auf dem Schlachtfeld anwesend waren. Das ist ein Zeichen dafür, dass 1866 eine neue Art von Militärmonarchie entstand. Und nach 1866 bekommt das Wort Deutschland eine neue Bedeutung. Der Ausschluss Österreichs aus den deutschen Angelegenheiten heißt, dass nun unterschiedliche Identitäten entstehen innerhalb der deutschen Nationalität. Andere Konzeptionen für einen preußischen oder deutschen Staat wurden damals verworfen. Außerdem kündigte Bismarck ein Nationalparlament an, das durch eine allgemeine Wahl gewählt werden soll. Ein riskanter, überraschender und revolutionärer Schritt, der die Meinungen in Preußen und in Deutschland spaltet. Nach 1866 ist wirklich nichts mehr so wie vorher. Really, nothing is the same after 1866. Der Reichsgründer. Nach dem gewonnenen Krieg gegen Österreich, der Auflösung des Deutschen Bundes und der Annexion mehrerer selbstständiger Staaten war Preußen im Jahr 1866 zur dominierenden Macht in Deutschland geworden. Damit hatte sich auch Bismarcks eigene Position innerhalb der preußischen Führung fundamental verändert, sagt Catherine Lehrman, die britische Historikerin und Bismarck-Biografin von der Metropolitan University in London. Bismarcks Prestige, obviously, is enormous after 1866. Bismarcks Prestige nach 1866 ist enorm. Er hat jetzt eine sehr viel zentralere Rolle bei den Entscheidungen, eine außergewöhnliche Autorität und Einfluss. Und nun ist er in der Lage, die politischen Arrangements für den neuen Norddeutschen Bund zu entwerfen, die sehr stark seinen eigenen Wünschen entsprechen. Das ist zugeschnitten auf die Anforderungen Preußens und ebenso auf seine eigenen Machtinteressen. Der Norddeutsche Bund, den Bismarck im August 1866 gründete, war ein Bundesstaat, der aus 22 deutschen Staaten nördlich des Mains bestand. Preußen war die mit Abstand größte Macht innerhalb dieses Bundes. Von dessen 30 Millionen Einwohnern waren allein 25 Millionen preußische Staatsbürger. In den Monaten Oktober und November zog sich Bismarck zu einem längeren Urlaub auf die Insel Rügen zurück. Dort wollte er sich von den Strapazen der vergangenen Monate erholen, aber auch in aller Ruhe die Verfassung des Norddeutschen Bundes entwerfen. Diese sollte von vornherein so beschaffen sein, dass die süddeutschen Staaten später problemlos diesem Bund beitreten konnten. Man wird sich in der Form mehr an den Staatenbund halten müssen. Diesem aber praktisch die Natur des Bundesstaates geben, mit elastischen, unscheinbaren, aber weitgreifenden Ausdrücken. Der Grundgedanke war dabei, die preußische Vorherrschaft möglichst wirkungsvoll und dauerhaft festzuschreiben. So wurde die Spitze des Staatenbundes Bundespräsidium genannt, wie man es vom aufgelösten Deutschen Bund her kannte, aber dieses Amt bekleidete der preußische König. Dieser hatte auch den Oberbefehl über das Bundesheer, die Entscheidung über Krieg und Frieden sowie das Recht, den Bundeskanzler zu ernennen. Es gab einen Bundesrat als Vertretung der Einzelstaaten sowie einen Reichstag als Vertretung des Volkes. Dieser wurde tatsächlich in allgemeinen Wahlen gewählt. Eine Konzession an die demokratischen Tendenzen der Zeit, aber auch ein Schachzug, mit dem Bismarck den Liberalen schaden wollte, sagt Catherine Lerman. It was a wedge against liberalism that he introduced universal male suffrage into the North German Confederation. Es war ein Keil gegen den Liberalismus, dass er das allgemeine männliche Wahlrecht eingeführt hat. Er dachte möglicherweise, wenn man den einfachen Männern, den Massen der Bauern, ein Stimmrecht geben würde, dann würden sie konservativ stimmen. Er glaubte nicht daran, dass es eine liberale Mehrheit geben würde in einem Parlament, das durch ein allgemeines Wahlrecht gewählt wurde. Er sah die sozialen und ökonomischen Veränderungen noch nicht voraus, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ereigneten und dass Deutschland ein industrialisiertes Land werden würde. Im Februar 1867 wurde der konstituierende Reichstag gewählt, der die Verfassung beraten und verabschieden sollte. Bismarck mahnte zur Eile. Meine Herren, arbeiten wir rasch. Setzen wir Deutschland sozusagen in den Sattel. Reiten wird es schon können. Am 14. Juli 1867 ernannte Wilhelm I. Bismarck zum Kanzler des Norddeutschen Bundes, zusätzlich zu seinen bisherigen Ämtern als preußischer Ministerpräsident und Außenminister. Einen Monat später wurde die Verfassung des Norddeutschen Bundes mit großer Mehrheit verabschiedet. Ein Triumph Bismarcks, der sich in allen entscheidenden Punkten hatte durchsetzen können. Der am 31. August 1867 gewählte Erste Reichstag verabschiedete eine Fülle von Gesetzen, vor allem zur Schaffung eines einheitlichen Rechtsraumes. Dazu gehörte ein Handels- und ein Strafgesetzbuch, die Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten, die Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet und vieles mehr. Das hohe Arbeitspensum und die vielen politischen Auseinandersetzungen, die Bismarck in dieser Zeit führen musste, forderten allerdings ihren Tribut. Bismarck war in dieser Zeit, wie er selber sagte, beständig krank. Die Tatsache ist, dass ich seit Anfang Dezember 1865 in einem Zustande bin, den ich als eine fortwährende Krankheit bezeichnen muss. Es ist ein Zustand, der sich in wechselnden körperlichen Symptomen äußert, denen eine Erschöpfung der Nerven zugrunde liegt und der mir jede lange fortgesetzte geistige Tätigkeit erschwert, mitunter verbietet. Doch die Zeit, sich auszukurieren, blieb ihm nicht. Zu den innenpolitischen Veränderungen kam nun im Frühjahr 1867 eine außenpolitische Krise hinzu. Die Regierung Frankreichs und große Teile der französischen Öffentlichkeit waren äußerst beunruhigt über den preußischen Sieg über Österreich, der das politische Gleichgewicht in Europa verschoben hatte. Die Franzosen forderten dafür einen territorialen Ausgleich. Luxemburg sollte Frankreich angegliedert werden. Das Großherzogtum, in dem überwiegend ein deutscher Dialekt gesprochen wurde, hatte bis 1866 zum Deutschen Bund gehört. Nun war es ein selbstständiger Kleinstaat, aber dem niederländischen König in Personalunion verbunden. Bismarck lehnte die französischen Aspirationen nicht von vornherein ab. Der niederländische König erklärte sich gegen eine Entschädigung zur Abtretung Luxemburgs an Frankreich bereit, machte aber die Zustimmung des preußischen Königs zur Bedingung. Nun wurde die Angelegenheit in der deutschen Öffentlichkeit breit diskutiert und rief heftige Proteste seitens der Nationalisten hervor. Die Spannungen zwischen Preußen und Frankreich wuchsen. In Militärkreisen wurde bereits offen über einen Krieg gegen Frankreich gesprochen. Den lehnte Bismarck allerdings ab. Wenn wir Krieg bekommen, wird uns gleich eine ganze Serie bevorstehen. Wer das erste Mal unterliegt, wird nur die Zeit abwarten, bis er wieder Atem geschöpft hat, um von Neuem zu beginnen. Auf einer internationalen Konferenz in London gelang es im Mai 1867, die Krise friedlich beizulegen. Luxemburg wurde unter Garantie der Großmächte zu einem neutralen Staat. Frankreich allerdings, dessen Ansprüche nicht erfüllt worden waren, fühlte sich von Bismarck hintergangen und ging auf Konfrontationskurs gegenüber Preußen. Von nun an war klar, dass Frankreich dem Anschluss der süddeutschen Staaten an den Norddeutschen Bund heftigen Widerstand entgegensetzen würde. Die süddeutschen Staaten ihrerseits, also Bayern, Württemberg, Baden und Hessen, zeigten kein großes Interesse daran, sich einem preußisch dominierten Staat einverleiben zu lassen. Deutschnationale Kreise drängten Bismarck, mehr Druck auf die Süddeutschen auszuüben oder einen Krieg mit Frankreich zu entfesseln, um über einen äußeren Feind die deutsche Einheit endlich zu vollenden. Doch noch lehnte Bismarck ab, wie hier im Februar 1869. Dass die deutsche Einheit durch gewaltsame Ereignisse gefördert werden würde, halte auch ich für wahrscheinlich. Aber eine ganz andere Frage ist, der Beruf, eine gewaltsame Katastrophe herbeizuführen und die Verantwortlichkeit für die Wahl des Zeitpunktes. Ein willkürliches, nur nach subjektiven Gründen bestimmtes Eingreifen in die Entwicklung der Geschichte hat immer nur das Abschlagen unreifer Früchte zur Folge gehabt. Und dass die deutsche Einheit in diesem Augenblicke keine reife Frucht ist, fällt meines Erachtens in die Augen. Wir können die Uhren vorstellen. Die Zeit geht aber deshalb nicht rascher. He hoped to bring about unification through peaceful means if he could, but he was always looking for the opportunities to exploit friction with France. Er hoffte darauf, die Einheit mit friedlichen Mitteln erreichen zu können. Aber er suchte gleichzeitig immer auch nach Möglichkeiten, die Reibereien mit Frankreich auszunutzen, sagt Catherine Lerman. Und eine solche Möglichkeit bot sich unverhofft im Februar 1870. Die spanische Regierung trat an Erbprinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen heran und bot ihm an, spanischer König zu werden. Leopold schien dafür gute Voraussetzungen mitzubringen. Er war katholisch, mit der Schwester des Königs von Portugal verheiratet und seine beiden Großmütter waren mit der Familie Bonaparte verwandt. Allerdings war er auch ein Hohenzoller, das heißt, er gehörte derselben Familie an wie der preußische König. Es war abzusehen, dass die Franzosen keinen Verwandten des preußischen Königshauses auf dem Thron ihres südlichen Nachbarlandes akzeptieren würden. Trotzdem drängte Bismarck Leopold dazu zu kandidieren, was dieser schließlich auch tat. He realized that the Hohenzollern candidacy in 1870 was an ideal opportunity. Er war sich bewusst, dass die Kandidatur des Hohenzollern eine ideale Möglichkeit war, die Konflikte mit Frankreich zu verstärken. Anfangs wusste er nicht, dass es zu einem Krieg führen würde, aber er war sehr geschickt darin, den richtigen Moment zu ergreifen. Dieser aus Bismarcks Sicht günstige Moment rückte näher, als der französische Außenminister in einer Parlamentsrede am 6. Juli unverhohlen mit Krieg drohte, falls der Hohenzollernprinz seine Kandidatur nicht zurückziehen würde. Das tat dieser auch tatsächlich einige Tage später. Doch die Franzosen gaben sich damit nicht zufrieden. Bei einem Gespräch auf der Kurpromenade von Bad Ems nahe Wiesbaden verlangte der französische Botschafter von König Wilhelm I., dieser solle eine Kandidatur des Prinzen auch für die Zukunft ausschließen. Diese Forderung lehnte der König höflich, aber bestimmt ab. In einem Telegramm ließ er seinen Ministerpräsidenten über die Unterredung informieren. Bismarck kürzte das Telegramm auf 2 Sätze zusammen und ließ es an alle deutschen Botschaften und die Presse weiterleiten. Im ersten Satz dieses als Emser Depesche berühmt gewordenen Textes fasste er die Forderung des französischen Botschafters zusammen. Der zweite Satz lautete: Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen und denselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. Wilhelm hatte also die geforderte Garantieerklärung abgelehnt. In Bismarcks Version klang die Emser-Depesche außerdem so, als habe der König den französischen Botschafter schroff abgewiesen. Das wurde von der französischen Öffentlichkeit als Beleidigung empfunden. Wenige Tage später erklärte Frankreich Preußen den Krieg und stand damit vor aller Welt als Angreifer da, was ganz im Sinne Bismarcks war. Hat Bismarck also den preußisch-französischen Krieg provoziert? Das, sagt der Historiker und Bismarck-Biograf Professor Lothar Gall, ist eine unter Historikern sehr umstrittene Frage. Seine Ansicht? Er hat es als eine Möglichkeit ins Auge gefasst, aber hat ihn nicht provoziert. Er hat gesagt, Napoleon III. Wird sich irgendwann entschließen, die deutsche Einigung zu bekämpfen. Und das ist dann die Stunde der preußisch-deutschen Politik. Aber er hat sie nicht sozusagen durch Provokation herbeigeführt. Nur als sich dann die Frage der hohenzollernschen Thronkandidatur in Spanien stellte, dann hat er das schon als eine Möglichkeit erkannt, dass die Franzosen sozusagen dadurch aufs Äußerste gereizt würden. Und das hat er gefördert. Aber ob er es sozusagen gefördert hat, in dem festen Bewusstsein, daraus entsteht der große Krieg, ist eher die Frage. Nachdem der Krieg begonnen hatte, schlugen in Deutschlands Norden und Süden die Wogen nationaler Begeisterung hoch. Die süddeutschen Staaten, die dem Norddeutschen Bund durch Militärbündnisse verpflichtet waren, schlossen sich den preußischen Truppen an. Nach einer Reihe erfolgreicher Eröffnungsschlachten gelang es den preußisch-deutschen Truppen, am 1. September 1870 bei Sedan eine entscheidende Schlacht zu gewinnen. 250.000 Deutsche kesselten 130.000 Franzosen ein, denen nur die Kapitulation blieb. Kaiser Napoleon III. Geriet in Gefangenschaft. 3 Tage später wurde in Paris die Republik ausgerufen. Die neue Regierung mobilisierte den Widerstand vor allem gegen die geplante Annexion von Elsass und Lothringen, die mittlerweile in vielen deutschen Artikeln und Broschüren zu einem wichtigen Kriegsziel erklärt worden war. Auch Bismarck hatte sich diese Forderung zu eigen gemacht, vor allem als Schutz gegen zukünftige Angriffe Frankreichs. Die Neigung Frankreichs, sich zu rächen, wird ganz dieselbe bleiben. Es mag Provinzen verlieren oder nicht. Die einzig richtige Politik ist unter solchen Umständen, einen Feind, den man nicht zum aufrichtigen Freunde gewinnen kann, wenigstens etwas unschädlicher zu machen und uns mehr gegen ihn zu sichern. Er wollte die Festungen gewinnen, also den Festungsgürtel, den Vogesen. Er hat zwar die Gefahr gesehen, dass dadurch auch der Gegensatz zwischen Deutschland und Frankreich auf Dauer gestellt würde, aber ihm war wichtiger, jetzt vor einem neuerlichen Angriff der Franzosen sich durch die Sicherung der Vogesenfestungen zu sichern. Sagt Lothar Gall. Später hat Bismarck diese Annexionen als Fehler bezeichnet, denn sie waren es, die während der nächsten Jahrzehnte die erbitterte Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland zementierten und den Handlungsspielraum der deutschen Außenpolitik einschränkten. Während die Kämpfe noch im vollen Gange waren, traf sich Bismarck mit Regierungsvertretern aus München, Stuttgart, Karlsruhe und Darmstadt, um mit ihnen über die Gründung des Deutschen Reiches zu verhandeln. Vor allem Bayern sträubte sich und bekam einige Sonderrechte. Außerdem wurde der bayerische König Ludwig II., der hochverschuldete Erbauer von Schloss Neuschwanstein, mit größeren Geldzahlungen bestochen. Aber Ende November 1870 waren die Verträge schließlich unter Dach und Fach. Die deutsche Einheit ist gemacht und der Kaiser auch, schrieb Bismarck. Die Begriffe Kaiser und Reich hatte er mit Bedacht gewählt, weil sie an das heilige römische Reich deutscher Nation erinnerten, das 1806 aufgelöst worden war. Sie sollten ein emotionales Bedürfnis befriedigen und der großpreußisch-kleindeutschen Staatsgründung eine historische Legitimierung verleihen. Kurz vor der Kaiserkrönung kam es jedoch zu einem heftigen Streit zwischen Bismarck und dem zukünftigen Kaiser Wilhelm I. Dieser wollte den Titel Kaiser von Deutschland führen, während Bismarck ihm, aus Rücksicht auf die anderen Könige und Fürsten, nur den unverbindlicheren Titel Deutscher Kaiser zugestehen wollte. Kaiser von Deutschland hätte seine Vormachtstellung zu stark betont und möglicherweise Widerstand hervorgerufen. Doch der König blieb zunächst stur. Na, der sagte, als preußischer König bin ich ja König von Preußen, der Besitzer der Lande, aber nicht als deutscher Kaiser. Da bin ich ja nur einer von 37 Fürsten und das heißt, ich bin da nur ein Titularüberhaupt. Das will ich eigentlich nicht sein. Es kostete Bismarck eine Menge Überzeugungskraft, um den Monarchen umzustimmen. Er hat gesagt, dass sozusagen Preußens Vormachtstellung nicht stärker symbolisiert werden konnte, auch in Anknüpfung an die Vergangenheit, auch an das Alte Reich, indem man sagte, hier, das ist das Oberhaupt des Reiches, auch wenn es sozusagen formal nicht mehr ist als ein Präsident mehrerer Staaten. Und da hatte sich dann gewinnen lassen, na ja, gut, dann meinetwegen. Die Anspannung dieser Diskussionen spiegelt sich in einem Brief Bismarcks an seine Frau. Diese Kaisergeburt war eine schwere. Und Könige haben in solchen Zeiten ihre wunderlichen Gelüste. Wie Frauen, bevor sie der Welt hergeben, was sie doch nicht behalten können. Ich hatte als Geburtshelfer mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, dass der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre. Doch am Ende lief alles wie geplant. Am 18. Januar 1871 wurde im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles das Deutsche Reich ausgerufen und Wilhelm I. zum deutschen Kaiser gekrönt. 10 Tage nach der Kaiserproklamation unterzeichneten die Franzosen einen Waffenstillstand. Am 10. Mai folgte in Frankfurt der endgültige Friedensschluss. Der Deutsch-Französische Krieg war siegreich beendet, das Deutsche Kaiserreich gegründet. Bismarck befand sich nun auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Kaiser Wilhelm erhob ihn in den Fürstenstand und schenkte ihm den Sachsenwald in der Nähe von Hamburg. Gesundheitliche Probleme. Nach einem Jahrzehnt voller Kriege und politischer Kämpfe litt Bismarck zunehmend unter Erschöpfung und gesundheitlichen Problemen. Einer Freundin schrieb er Ende 1871: Ich fühle ohne Freude, aber auch ohne Bitterkeit, wie mein Gestell physisch und seelisch allmählich in Unordnung gerät. Ich bin müde. Und während ich noch mit dem Leben dieser Welt verknüpft bin, fange ich an, den Reiz der beschaulichen Ruhe zu schätzen. Ich würde am liebsten von der Bühne in eine Zuschauerloge abtreten. Ein Rückzug aus der Politik kam zwar für den leidenschaftlichen Machtmenschen nicht ernsthaft in Frage. Doch immer öfter musste er monatelang Pausen einlegen, um auf seinem Gut Fazin in Pommern, in Friedrichsruh oder bei einer Kur in Bad Kissingen neue Kräfte zu tanken. Anfang Mai 1872 klagte er: Mein Öl ist verbraucht. Ich kann nicht mehr. Tatsächlich war Bismarcks Gesundheit in vielfacher Hinsicht angegriffen. Er litt unter schmerzhaften Entzündungen der Gesichtsnerven, rheumatischen Beschwerden, Venenentzündungen im Bein, Verdauungsstörungen und Hämorrhoiden. Immer wieder plagte ihn Schlaflosigkeit. Ich kann durchaus nicht einschlafen, was ich auch versuchen mag. Ich lese dann, stehe wieder auf, gehe in meinem Logis herum, rauche, es hilft alles nichts. Es wird oft 7 Uhr früh, bevor ich fest einschlafe. Nicht nur seine übermäßige Arbeitsbelastung, sondern auch eine unvernünftige Lebensweise setzten seiner Gesundheit zu. Seine Gäste waren immer wieder von seinem unmäßigen Appetit verblüfft. 1879 brachte der ehemals schlanke Bismarck 124 Kilo auf die Waage. Erst als ein junger bayerischer Arzt namens Dr. Ernst Schweninger im Jahre 1883 Bismarcks Behandlung übernahm, besserte sich dessen Zustand. Er nahm 34 Kilo ab, rauchte und trank weniger und bewegte sich regelmäßig an der frischen Luft. Sein Gesundheitszustand besserte sich deutlich. Über seinen Arzt sagte Bismarck: Er ist überhaupt der einzige Mensch in meinem Leben gewesen, der Macht über mich gewonnen hat und dem ich nahezu unbedingten Gehorsam leiste. Bismarcks Außenpolitik nach 1871. Nach dem Sieg über Frankreich war Bismarck jedem Triumphalismus fern. Vielmehr sorgte er sich um den Bestand des neu gegründeten Reiches. Die Leute ahnen nicht, was die Lage ist. Wir balancieren auf der Spitze eines Blitzableiters. Verlieren wir das Gleichgewicht, das ich mit Mühe herausgebracht habe, so liegen wir unten. Der neue deutsche Nationalstaat in der Mitte Europas hatte die traditionelle Machtbalance empfindlich gestört und bei den anderen Großmächten für erhebliche Unruhe gesorgt. Der englische Oppositionsführer und spätere Premierminister Benjamin Disraeli beispielsweise sagte im englischen Parlament: Die deutsche Revolution ist ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts. Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört. Wir stehen vor einer neuen Welt. Neuen, unbekannten Gefahren müssen wir uns gewachsen zeigen. Bismarck hatte innerhalb von 7 Jahren 3 Kriege geführt und dabei die Macht und das Territorium Preußens immer mehr erweitert. Zuletzt im Deutsch-Französischen Krieg. Catherine Lerman. Die Tatsache, dass er 2 französische Provinzen annektiert hatte, weckte die Befürchtung, dass er auch zukünftig expansionistische Ideen haben würde. Dass er vielleicht ein 2. Napoleon werden könnte und dann ein Krieg auf den nächsten folgen würde. Da war also viel Misstrauen Bismarck gegenüber nach dem Krieg von 1870-71. Die Sorge, Preußen, Deutschland strebe nun die Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent an, schien nach diesen Erfahrungen nur allzu begründet. Bismarck erkannte, dass er die Ängste der Nachbarn zerstreuen musste, so Lothar Gall. Er hat einen ganz entschiedenen Kurswechsel vorgenommen. Bis 1871 war er gewissermaßen die aggressive Partei, der aggressive Staat, und erklärte dann, wir sind mit den Verhältnissen, wie sie entstanden sind, jetzt zufrieden. Und hat er dann 1871 sich als saturiert erklärt. Das heißt, er habe keine Ansprüche mehr, im Gegenteil, er wolle den Status quo erhalten. In Bismarcks eigenen Worten klang das so: Wir haben keine kriegerischen Bedürfnisse. Wir gehören zu den, was der alte Fürst Metternich nannte, saturierten Staaten. Wir haben keine Bedürfnisse, die wir durch das Schwert erkämpfen könnten, erklärte er in einer Reichstagsrede. Mit seinen Friedensbeteuerungen wollte er ein Bündnis der Nachbarn gegen Deutschland verhindern, das den Bestand des Reiches bedroht hätte. Catherine Lerman. I think realistically he's terrified that the Reich could be undone. Ich glaube, er hat realistischerweise Angst davor, dass das Reich wieder aufgelöst werden könnte. Das, was er geschaffen hat in so kurzer Zeit, eine so phänomenale Veränderung im Zentrum Europas, könnte wieder zunichte gemacht werden, wenn die anderen Mächte sich zu einer feindlichen Koalition zusammenschließen würden. Darüber machte er sich sehr viele Sorgen in den 1870er Jahren. Der Verzicht auf Gebietsansprüche galt nicht nur für Europa, sondern auch in Übersee. Es war Teil von Bismarcks Strategie, dass sich Deutschland nicht an der Gründung von Kolonien beteiligte, die in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in vollem Gange war. Noch 1881 stellte er klar: Solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik. Damit, so sein Kalkül, konnte er nicht nur Interessenkonflikte mit anderen Mächten vermeiden, sondern sogar deren Rivalitäten zum eigenen Vorteil nutzen. Ein weiterer Grundpfeiler der Bismarckschen Außenpolitik war seine Überzeugung, mit dem Nachbarn Frankreich werde es keinen dauerhaften Frieden geben. Dass er die Hauptursache dieser Unversöhnlichkeit sehr genau kannte, offenbarte er einem französischen Diplomaten der Botschaft in Berlin. Einen Fehler haben wir begangen, indem wir euch Elsass-Lothringen wegnahmen, wenn der Friede dauerhaft sein sollte. Doch dieser Fehler ließ sich nicht mehr ungeschehen machen. Die Feindschaft mit Frankreich blieb bestehen. Angesichts dessen war es eines der wichtigsten außenpolitischen Ziele Bismarcks, Frankreich zu schwächen und von Bündnissen mit anderen Mächten abzuhalten. Für das Deutsche Reich dagegen suchte er aktiv nach Bündnispartnern. Lothar Gall. Er sagte, das ist wichtig, dass man in Europa immer zu dritt ist. 5 Großmächte, wenn 2 mit Preußen und Preußen-Deutschland sind, dann sind wir sicher. Das heißt, er versuchte das Bündnis mit Österreich dann auch noch auszubauen. Und er plädierte sehr dafür, sozusagen das Band zu Russland nicht zu gefährden. Da England nicht an Bündnissen interessiert war, blieben nur diese beiden Mächte übrig. Österreich-Ungarn und Russland hatten zwar große Interessenkonflikte untereinander, vor allem auf dem Balkan. Dennoch gelang es Bismarck, sie mit Deutschland im sogenannten Drei-Kaiser-Abkommen von 1873 zu verbünden. Darin sicherten die drei Staaten einander zu, den gegenwärtig in Europa herrschenden Friedenszustand zu befestigen und die Möglichkeiten eines Krieges, die ihn stören könnten, zu entfernen. Im Falle einer Bedrohung durch eine andere Macht wollten sie sich zunächst untereinander verständigen, um sich so über eine gemeinsam zu verfolgende Linie zu einigen. Wie zerbrechlich dieses Bündnis jedoch war, zeigte sich schon wenige Jahre später in der Balkankrise von 1875 bis 1878. Sie wurde durch Aufstände in Bosnien und der Herzegowina gegen die türkische Herrschaft ausgelöst und mündete in einen Krieg Russlands gegen das Osmanische Reich. Russland siegte und wollte nun seine Macht auf Kosten der Türkei ausweiten. Doch weder Österreich noch England waren bereit, das hinzunehmen. Plötzlich stand Europa am Rande eines großen Konfliktes. In dieser heiklen Situation bot sich Bismarck als neutraler Vermittler an. Eine Position, die er glaubwürdig ausfüllen konnte, weil das Deutsche Reich keine eigenen Interessen auf dem Balkan verfolgte. Er erklärte 1878 vor dem Reichstag, Berlin erstrebe die Rolle eines ehrlichen Maklers, der das Geschäft wirklich zustande bringen will. Ich bin sicher, dass wir auch zwischen England und Russland ebenso gut Vertrauenspersonen sein können, als ich sicher bin, dass wir es zwischen Österreich und Russland sind, wenn sie sich nicht von selbst einigen können. Tatsächlich brachte er 1878 alle Beteiligten zu einer Konferenz in Berlin zusammen. In einem Vertrag wurden die Konflikte friedlich beigelegt. Damit war es Bismarck gelungen, sich in der europäischen Öffentlichkeit einen Ruf als vertrauenswürdiger Friedenspolitiker zu erwerben, indem er, so Lothar Gall, zwischen den Mächten vermittelte. Das ist ihm auch gelungen, sozusagen die slawische Seite in Ruhe zu halten und dass er sozusagen die Interessen der übrigen Mächte als ehrlicher Makler versuchte auszugleichen. Und das war seine Politik, die dann auch Akzeptanz fand. Und man sagte, nein, das Deutsche Reich ist offenbar doch wirklich ein Friedensfaktor geworden. In den nächsten Jahren erweiterte der Reichskanzler sein außenpolitisches Bündnissystem. 1879 wurde der Zweibund-Vertrag zwischen Österreich und Deutschland unterzeichnet. Darin sicherten sich die beiden Mächte für den Fall eines russischen Angriffs gegenseitigen Beistand zu. 2 Jahre später wurde das Drei-Kaiser-Abkommen mit Österreich und Russland erneuert. Es bot vor allem Sicherheit vor einem russisch-französischen Bündnis. 1882 folgte der sogenannte Dreibund-Vertrag zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien. Durch dieses Netz aus Bündnissen hatte Bismarck die außenpolitische Stellung Deutschlands gut 10 Jahre nach der Reichsgründung abgesichert. In dieser Situation relativer Sicherheit verstieß er gegen seinen eigenen Grundsatz, keine Kolonialpolitik zu betreiben. 1884 und 85 ließ er Territorien in Südwestafrika, Ostafrika, Togo und Kamerun sowie einige Inseln im Pazifik unter den Schutz des Reiches stellen. In diesen Gebieten hatte es vorher schon Handelskolonien deutscher Unternehmen gegeben. Nun war Deutschland doch Kolonialmacht geworden. Welche Motive Bismarck dazu bewogen haben, sagt Catherine Lerman, ist unter Historikern viel diskutiert worden. There were economic interests that were advocating the acquisition of colonies. Es gab ökonomische Interessen, die für den Erwerb von Kolonien sprachen. Aber er wollte vielleicht auch eine Annäherung an Frankreich erreichen durch diese Kolonialpolitik. Er arbeitete mit dem französischen Premierminister zusammen in afrikanischen Angelegenheiten. Vielleicht wollte er auf diese Weise die Beziehungen ausbauen. Möglicherweise wollte er auch ein Feld eröffnen, auf dem es Konflikte mit England geben konnte, mit dem Ziel, den liberalen Kronprinz und seine englische Gattin Victoria zu schwächen. Undermine the Crown Prince and his English wife Vicky. So there's lots of reasons that he may have had in his mind. Es gibt also viele Gründe, die er gehabt haben könnte. Aber bald verliert er das Interesse an Kolonien. Es ist nur eine Episode. He soon loses interest in colonies. So it's an episode. Lothar Gall sieht das entscheidende Motiv darin, dass Bismarck das feindselige Verhältnis zu Frankreich durch eine gemeinsame Kolonialpolitik aufbrechen wollte. Er hat sozusagen nur versucht, Frankreich, das immer in der Oppositionshaltung war, an das Reich näher heranzuführen, indem er französische Politik außer Europas unterstützte und auch sozusagen durch seine eigenen Initiativen die englische Seite in Gegnerschaft hielt. Und als das nicht gelang, sozusagen ein gemeinsames Bündnis von Frankreich und Deutschland herbeizuführen, hat er es dann auch abgebrochen. Das war sehr entschieden, der Hintergrund, dass er versuchte, Frankreich eben zu gewinnen, nachdem er gesehen hatte, dass die Annexion wirklich ein dauerhaftes Gegensatzverhältnis erzeugt hatte. Aber das alles ist in ein, zwei Jahren gescheitert. Das Ende dieser kurzen Kolonialperiode kam, als der kompromissbereite französische Ministerpräsident, mit dem Bismarck in Kolonialfragen zusammengearbeitet hatte, gestürzt wurde. Ein Hardliner wurde nun Kriegsminister in Frankreich, der sich offen für einen Vergeltungsschlag gegen Deutschland aussprach und Kasernen und Truppen an der Grenze verstärken ließ. Als nun ein deutscher Afrikaforscher und eifriger Verfechter des Kolonialgedankens Bismarck eine Afrikakarte vorlegte, antwortete dieser: Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön. Aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt Russland und hier liegt Frankreich. Und wir sind in der Mitte. Das ist meine Karte von Afrika. Mit anderen Worten, koloniale Abenteuer kann ich mir nicht leisten, solange wir in Europa von potenziellen Feinden umgeben sind. 1885 kam es auf dem Balkan zu einem neuen Krieg, der bald die Spannungen zwischen Österreich-Ungarn und Russland schürte. Über diesem Konflikt zerbrach das Dreikaiserabkommen, das die beiden Großmächte mit Deutschland verband. Bismarck musste nun eine Annäherung zwischen Frankreich und Russland befürchten. Um das zu verhindern, schloss er 1887 mit Russland ein geheimes, drei Jahre gültiges Abkommen, den sogenannten Rückversicherungsvertrag. Darin verpflichteten sich Russland und Deutschland, Neutralität zu wahren, falls eine der beiden Mächte durch eine dritte angegriffen wurde. Der Rückversicherungsvertrag war das letzte Mittel, sozusagen die russische und die preußisch-deutsche Seite miteinander zu verbinden. Jetzt zeigte sich, meint Catherine Lerman, dass die Bismarck'sche Bündnispolitik an ihre Grenzen gekommen war. By the late 1880s, it's clear that it's beginning to fall apart. In den späten 1880er Jahren ist es klar, dass das Bündnissystem anfängt, auseinanderzufallen. Es war zwar nie ein starres System, aber nun wird es immer mühseliger, Berlins Hegemonie im internationalen Staatensystem aufrechtzuerhalten. Es wird unnötig komplex. Der geheime Rückversicherungsvertrag mit Russland von 1887 scheint im Widerspruch zu stehen zum Zweibundvertrag mit Österreich, weil beiden Unterstützung auf dem Balkan versprochen wird. Die Leute haben immer stärker den Eindruck, dass Bismarck überschlau ist. Es ist keine sehr funktionstüchtige Diplomatie. Hinzu kam nun auch der Druck aus dem Inneren. Eine dynamischere Außenpolitik zu betreiben, die der massiv gewachsenen Wirtschaftskraft Deutschlands entsprach. In militärischen Kreisen wurde sogar der Ruf nach einem Präventivkrieg laut. Den lehnte Bismarck jedoch entschieden ab, wie hier in einer Rede vom Dezember 1887. Unsere Politik hält fest am Frieden, bis ein feindlicher Angriff vorliegt. Das ist und bleibt für mich Kabinettsfrage. Kulturkampf und Sozialistengesetze. Während in der Außenpolitik der Frieden das alles dominierende Prinzip war, setzte Bismarck in der Innenpolitik von Anfang an auf massive Repressionen, um seine Macht abzusichern. Diese sah er bedroht durch die katholische Kirche und ihre politischen Repräsentanten, die im Dezember 1870 neu gegründete Zentrumspartei. Diese kandidierte bereits bei den Reichstagswahlen im März 1871 und errang 63 Mandate. Damit wurde sie auf Anhieb zur zweitstärksten Fraktion hinter den Nationalliberalen. Bismarck verdächtigte die Zentrumspartei, die Interessen des Vatikans sowie der polnischen und elsässisch-lothringischen Minderheiten, die überwiegend katholisch waren, zu unterstützen und damit das Reich zu schwächen. Der Kampf gegen die Kirche erhielt bald den Namen Kulturkampf. Bismarck stilisierte ihn als den uralten Machtstreit, der so alt ist wie das Menschengeschlecht. den Machtstreit zwischen Königtum und Priestertum. Es handelt sich um die Verteidigung des Staates. Es handelt sich um die Abgrenzung, wie weit die Priesterherrschaft und wie weit die Königsherrschaft gehen soll. Von einem Machtkampf zwischen Kirche und Staat spricht auch Lothar Gall. Bismarck habe klarstellen wollen, dass also Kirche und Staat gewissermaßen nicht zwei unabhängige Mächte voneinander sind, sondern dass die katholische Kirche in Preußen ein Untertan genauso sei wie die anderen und dass man deswegen gewissermaßen die Kirche dazu bringen müsse, sich gegenüber dem preußischen König oder dem preußischen Staat zu unterwerfen. Gleichzeitig war der Kampf gegen die Kirche auch ein verbindendes Element zwischen dem preußischen Staat und den Liberalen. Denn der Papst hatte 1864 in einem Rundschreiben erklärt, die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Grundsätze des Liberalismus seien mit dem katholischen Glauben unvereinbar. Damit hatten preußische Monarchie und Liberale sozusagen den gleichen Feind. Und Bismarck erkannte, dass dieser Kampf gegen die Kirche gewissermaßen die Liberalen an ihn, an die preußische Monarchie und an die preußische Regierung band, passiv, dass sie sozusagen ein Instrument waren, um den preußischen Staat in die Vorhand zu bringen. Bismarck brachte ab 1872 nach und nach ein ganzes Bündel von Gesetzen durch den Reichstag, die massiv in die Eigenständigkeit der Kirche eingriffen. Angehende Priester mussten ein staatliches Kulturexamen ablegen. Kein Geistlicher durfte ohne Zustimmung der Behörden angestellt oder versetzt werden. Die Schulen wurden unter staatliche Aufsicht gestellt, die zivile Ehe wurde eingeführt. Außerdem wurde den Geistlichen verboten, politische Fragen auf der Kanzel anzusprechen. Die katholische Kirche, bestärkt vom Papst, verweigerte die Befolgung der Gesetze. Als Konsequenz wurden viele Priester verhaftet oder ausgewiesen. Viele Pfarrstellen blieben unbesetzt und bis 1878 war jeder zweite Bischof im Reich für abgesetzt erklärt worden. Der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer, selbst Katholik und ehemaliges Mitglied der Zentrumspartei, beschrieb die Auswirkungen des Kulturkampfes. Es ist ja heute vergessen, wie erbittert dieser Kulturkampf geführt wurde. In der Eifel mussten manche Geistliche in blauen Kitteln als Bauern verkleidet von Dorf zu Dorf gehen, um in irgendeiner Scheune dann die Messe lesen zu können. Während draußen Wachen aufpassten, damit die Gendarmen es nicht merken. Doch je stärker die Katholiken unterdrückt wurden, umso mehr wehrten sie sich. Eine breite Protestbewegung entstand, von der auch die Zentrumspartei erheblich profitierte. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Zentrumspartei immer stark, immer gleich stark, bei allen Wahlen und wurde immer wichtiger. Bismarcks Kampagne zur Vernichtung des politischen Katholizismus war ins Leere gelaufen und hatte in mancher Hinsicht genau das Gegenteil bewirkt. Er hat darin nicht gewonnen und schließlich hat er schrittweise nachgegeben und den Kulturkampf abgebrochen, ohne dass es einen wirklichen Sieger gab. Und eigentlich hat sich das Zentrum und hat sich die katholische Kirche durchgesetzt, indem sie ihre Stellung behauptete. Im Februar 1878 starb der unnachgiebige Papst Pius IX. Sein Nachfolger war auf mehr Ausgleich bedacht. Bismarck nutzte die Gelegenheit, um den erfolglosen Kulturkampf zu beenden. Nach 1878 wurden die rigorosesten Gesetze schrittweise aufgehoben oder entschärft. Bismarck arrangierte sich punktuell sogar mit dem Zentrum, dessen parlamentarische Hilfe er jetzt brauchte. Im Ergebnis verschärfte der Kulturkampf die konfessionellen Gegensätze, die in Deutschland seit der Reformation entstanden waren, und erschwerte den Integrationsprozess der katholischen Minderheit, etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung, erheblich. Der Kulturkampf war noch kaum beendet, da eröffnete Bismarck 1878 eine neue innenpolitische Front, die gegen die entstehende Arbeiterbewegung. Im Zuge der raschen Industrialisierung Deutschlands stieg die Zahl der Arbeiter damals schnell an. Viele von ihnen erhielten nur Hungerlöhne, lebten in elenden Wohnungen und litten unter miserablen Arbeitsbedingungen. Um die Interessen der Arbeiter zu bündeln und zu vertreten, entstanden überall in Deutschland Arbeitervereine. Einer ihrer Wortführer war Ferdinand Lassalle, Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Aus diesem Verein und der 1875 gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei entstand die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die spätere SPD. Bismarck sah durch die politischen Forderungen der Arbeiterschaft die bestehende Gesellschaftsordnung gefährdet. Um die Arbeiterbewegung klein zu halten, entwickelte der Reichskanzler eine Doppelstrategie nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Zum einen massive Verfolgung der organisierten Arbeiterschaft, zum anderen Milderung des schlimmsten Elends. Sein Ziel dabei war klar. Gegen die Sozialdemokraten ist ein Vernichtungskrieg zu führen. Für diesen Vernichtungskrieg bot sich bald ein willkommener Vorwand. Auf den Kaiser wurden zwei Attentate ausgeübt, die Bismarck kurzerhand den Sozialdemokraten in die Schuhe schob. In der Folge gelang es ihm, das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie durch den Reichstag zu bringen. Es verbot alle sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien und Gruppierungen, ihre Zeitungen und Versammlungen. Infolge des Gesetzes wurden Tausende von Menschen verhaftet oder zur Emigration gezwungen. Catherine Lerman. Obviously he wants to suppress the political leaders of the working class, the socialists, and make it impossible for them to campaign effectively. Offensichtlich wollte er es für die politischen Führer der arbeitenden Klasse, die Sozialisten, unmöglich machen, effektiv politische Kampagnen zu führen. Als einzige legale Betätigung blieb den sozialdemokratischen Abgeordneten, sich an Reichstags- und einzelnen Landtagswahlen zu beteiligen. Denn dort kandidierten sie als Personen und nicht als Vertreter von Parteien. Sozialdemokraten konnten also weiterhin im Parlament sprechen, auch wenn sie keine Zeitungen mehr verteilen und keine Reden mehr in Dörfern und Städten halten durften. Der zweite Teil der Strategie gegen die Arbeiterbewegung bestand in einer fortschrittlichen Sozialgesetzgebung. Bismarck war der Ansicht, wenn der Arbeiter keinen Grund mehr zur Klage hätte, wären der Sozialdemokratie die Wurzeln abgegraben. 1883 wurde eine allgemeine Krankenversicherung für Arbeiter eingeführt. Dann folgten eine Unfallversicherung, eine Alters- und Invalidenversicherung und schließlich 1891 die gesetzliche Rentenversicherung. Diese Sozialgesetze waren zum damaligen Zeitpunkt ausgesprochen fortschrittlich und wurden zum Vorbild für andere europäische Staaten. Social insurance legislation is a way of, as it were, giving the workers a stake in the state. Die Sozialgesetzgebung soll bei den Arbeitern eine innere Beziehung zum Staat herstellen. Bismarck glaubt, dass es eine direkte Verbindung zwischen Staat und Arbeiterklasse geben könne, bei der die Parteien umgangen würden. Er will ihnen das Gefühl geben, dass sie auch zum neuen Deutschland dazugehören. Er kann nie so richtig glauben, dass die Massen freiwillig für die SPD stimmen. Er ist der Meinung, dass sie von Agitatoren politisch aufgestachelt werden, die sie vom rechten Weg abbringen. Und er glaubt, dass die Sozialversicherungsgesetze ein guter Weg sind, um die Schwachen in der Gesellschaft, die Verletzlichsten, zu schützen. Obviously thinks that social insurance legislation is a way of protecting the weak in society, protecting those who are most vulnerable. Soweit die im aktiven Arbeitsleben Stehenden ebenfalls in den Schutz einzubeziehen, ging er allerdings nicht. Er glaubt nicht daran, dass man sich in die Angelegenheiten der Industrie einmischen sollte, indem man den Arbeitern Rechte gibt, Arbeitsstunden begrenzt und Ähnliches. Er glaubt, dass es sich dabei um unnötige Einmischungen handelt in die Art, wie die Industrie geführt wird und dass es der industriellen Entwicklung Deutschlands schaden wird. Der Versuch, die Arbeiterbewegung durch Verfolgung und soziale Zugeständnisse klein zu halten, gelang Bismarck jedoch genauso wenig wie zuvor der Kulturkampf gegen die katholische Kirche und die Zentrumspartei. Im Gegenteil. Die Zahl der sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag stieg im Laufe der Jahre immer weiter an. Unter dem Strich war die Sozialistenverfolgung für Bismarck ein großer Misserfolg, sagt Lothar Gall. denn er erreichte keines seiner Ziele. Er erreichte weder die Unterdrückung der Sozialdemokratie, weil er zwar die Partei verbieten ließ, aber er konnte sie auch nicht verdrängen. Die Sozialdemokratische Partei blieb im Reichstag. Das heißt, ihre Vertreter, zwar nicht als Sozialdemokraten, aber jedermann wusste, wen man wählte. Das waren also eine Partei, die dann ständig wuchs und schließlich 1890 wurde das Sozialistengesetz aufgehoben, das heißt nicht mehr verlängert. Und das war eine entscheidende Niederlage für Bismarck. Der Lotse geht von Bord. Es war der Anfang vom Ende der Bismarck-Ära, als im März 1888 Kaiser Wilhelm I. im Alter von fast 91 Jahren starb. Drei Tage später wurde dessen Sohn als Friedrich III. Zum neuen Kaiser proklamiert. Er war jedoch bei seiner Inthronisierung bereits schwer krebskrank und konnte die Politik kaum noch beeinflussen. Gut drei Monate nach seinem Amtsantritt starb er. Nach Friedrichs Tod übernahm dessen 29-jähriger Sohn als Kaiser Wilhelm II. Den Thron. So wurde das Jahr 1888 zum Dreikaiserjahr. Wilhelm II. Machte von Anfang an deutlich, dass er, anders als sein Großvater Wilhelm I., Bismarck nicht mehr freie Hand bei der Führung der Staatsgeschäfte lassen wollte. Lothar Gall. Der war im Grunde genommen der Monarch unter Bismarck und ich will wieder selbst Monarch sein. Und das hat er dann durchgefochten und gewissermaßen die neue Politik an seine Person geknüpft und hat dann gesagt, ich bin der Monarch, der alleinige Monarch. Selbstherrlich erklärte Wilhelm II. 6 Monate will ich den Alten verschnaufen lassen. Dann regiere ich selbst. Bismarck seinerseits hielt nicht viel von dem jungen Kaiser. Er ist ein Brausekopf, kann nicht schweigen, ist Schmeichlern zugänglich und kann Deutschland in einen Krieg stürzen, ohne es zu ahnen und zu wollen. Zwischen Wilhelm II. Und Bismarck kam es sehr bald zum offenen Konflikt, und zwar über ein innenpolitisches Thema. Ende 1889 brachte Bismarck im Reichstag den Entwurf eines verschärften Sozialistengesetzes ein. Es wurde allerdings von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt. Auch Wilhelm II. Lehnte es ab. Er wollte seine Regierung nicht mit Konfrontation, sondern mit einer Geste der Versöhnung beginnen und plante ein Programm zur Verbesserung des Arbeiterschutzes. Nachdem Bismarck nun sowohl die Reichstagsmehrheit als auch die Unterstützung des Kaisers verloren hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als sein Amt aufzugeben. Seine Entlassung am 20. März 1890 nahmen weite Teile der deutschen Öffentlichkeit mit großer Erleichterung auf. In einem Brief gab der Dichter Theodor Fontane die verbreitete Stimmung wieder. Es ist ein Glück, dass wir ihn los sind. Viele Fragen werden jetzt besser, ehrlicher, klarer behandelt werden als vorher. Er war eigentlich nur noch Gewohnheitsregent, tat, was er wollte, ließ alles warten und forderte nur immer mehr Devotion. Seine Größe lag hinter ihm. Noch deutlich schärfer formulierte es der Historiker und Bismarck-Gegner Theodor Mommsen. Die dämonische, charakterzerstörende und vergiftende Gewalt, die jene Spottgeburt von Dreck und Feuer auf unsere nicht sehr widerstandsfähige Nation ausgeübt hat, ist gefallen. Und das ist viel. Auch in der Bevölkerung hatte Bismarck die Unterstützung längst verloren, sagt Lothar Gall. Seine inneren Politik war weitestgehend gescheitert. Er brachte nicht die Mehrheit der Deutschen mehr hinter sich. Und seine Außenpolitik spielte in der Auseinandersetzung damals noch eine geringere Rolle. Das heißt, er war dann doch jemand, dessen Amtszeit vorbei war. Am 29. März 1890 wurden Bismarck und seine Frau aus Berlin verabschiedet. Unter dem Jubel großer Menschenmassen fuhr ihre Wagenkolonne zum Bahnhof. Dort wurden sie mit militärischen Ehren verabschiedet. Anwesend waren der neue Reichskanzler Leo von Caprivi, alle Minister, das diplomatische Korps und viele Angehörige des Hofes. Bismarck zog sich auf sein Gut Friedrichsruh bei Hamburg zurück, wo er die letzten 8 Jahre seines Lebens verbringen sollte. Er war zutiefst verbittert über den Rauswurf durch Wilhelm II. Und hatte nicht vor, sich politisch zurückzuhalten. Das kann man nicht von mir verlangen. Dass ich, nachdem ich 40 Jahre lang Politik getrieben, plötzlich mich gar nicht mehr damit abgeben soll. In den ersten Monaten nach seiner Entlassung empfing er mehrere Journalisten und gab viel beachtete Interviews. Kurz darauf bot ihm der Besitzer der Hamburger Nachrichten an, er könne jederzeit in seiner Zeitung veröffentlichen, was Bismarck gern annahm. In den nächsten Jahren erschienen so über 1000 Stellungnahmen zu vielen Themen, in denen Bismarck die Regierung kritisierte. Und wie hat war dann eine wirklich entschiedene Gegenposition gegen den Kaiser und gegen die Regierung und war dann jemand, der die Parlamentarier sehr verteidigte und dann sagte, mit mir war das alles ganz anders und hier ist die falsche Politik getrieben worden. Er hat dann sich nicht zurückgezogen in die Enge, sondern war Führer einer Opposition, in der sich dann viele anschlossen. Im März 1891 sah es sogar danach aus, als würde Bismarck auf die politische Bühne zurückkehren. Auf Vorschlag der Nationalliberalen kandidierte er für den Reichstag und wurde gewählt. In der Umgebung des Kaisers war man alarmiert. Doch Bismarck erschien nie im Reichstag. Vermutlich war es mit seinem Selbstbild schwer zu vereinbaren, nun als einfacher Abgeordneter im Parlament aufzutreten. Stattdessen begann er damit, seine Memoiren zu schreiben. Er diktierte seinem Mitarbeiter Lothar Bucher eine Mischung aus Erlebnissen, Personenbeschreibungen und politischen Reflexionen, die er Gedanken und Erinnerungen nannte. Bucher war in diesen Sitzungen oft der Verzweiflung nahe. Nicht nur, dass sein Gedächtnis mangelhaft und sein Interesse für das, was er fertig habe, gering ist, sondern er fängt an, auch absichtlich zu entstellen. Und zwar selbst bei klaren, ausgemachten Tatsachen und Vorgängen. Bei nichts, was misslungen ist, will er beteiligt gewesen sein. Und niemand lässt er neben sich gelten. Auch wenn die Gedanken und Erinnerungen somit nicht als verlässliche historische Quelle taugen, tat das ihrem Erfolg keinen Abbruch. Das Werk, das erst nach Bismarcks Tod veröffentlicht wurde, entwickelte sich zu einem der größten Verkaufserfolge der deutschen Verlagsgeschichte. Darin spiegelte sich eine Bismarck-Begeisterung, die schon kurze Zeit nach seinem Sturz einsetzte. Die anfängliche Euphorie über den schneidigen jungen Kaiser und seine neue Regierung war inzwischen verflogen. Im Vergleich mit dem Mittelmaß an der Staatsspitze erschien Bismarck auf einmal als strahlende politische Gestalt. Das war der Hintergrund der dunklen Gegenwart und die hat Bismarck dann in den Vordergrund gehoben und gesagt, die Bismarcksche Zeit war endlich eine große Zeit. Und dadurch kommt dann eine Bismarck-Verehrung heraus, die auch wieder vieles zugedeckt hat, was in der Tat problematisch war. Welche Formen diese Bismarck-Verehrung annahm, wurde deutlich, als Bismarck im Juni 1892 zur Hochzeit seines Sohnes Herbert nach Wien reiste. Seine Eisenbahnfahrt quer durch Deutschland wurde zu einem großen Triumphzug. An allen Stationen huldigten ihm begeisterte Menschenmengen. Angesichts der großen Begeisterung im Volk rieten Wilhelms Berater dem Kaiser, mit dem Ex-Kanzler zumindest nach außen hin Frieden zu schließen. Im Januar und Februar 1894 kam es zu einer inszenierten Versöhnung. Bismarck besuchte Kaiser Wilhelm in Berlin. 3 Wochen später machte Wilhelm einen offiziellen Gegenbesuch in Friedrichsruh. Am 27. November 1894 starb Bismarcks Frau Johanna, die ihm fast 50 Jahre eine treue Gefährtin gewesen war. Bismarck war schwer getroffen. Er schrieb an seine Schwester: Was mir blieb, war Johanna. Der Verkehr mit ihr, die tägliche Frage ihres Behagens, die Betätigung der Dankbarkeit, mit der ich auf 48 Jahre zurückblicke. Und heute? Alles öde und leer. Zu seinem 80. Geburtstag, am 1. April 1895, nahm der Bismarck-Kult ungeahnte Dimensionen an. Der Altkanzler erhielt 450.000 Postkarten und Briefe, fast 10.000 Telegramme und mehrere tausend Pakete. Hunderte von Ehrenbürgerschaften wurden ihm angetragen. In Friedrichsruh erschienen 50 Delegationen, deren Empfang sich über Wochen hinzog. Die Reichstagsmehrheit lehnte es allerdings ab, dem Ex-Kanzler zum Geburtstag zu gratulieren. Im Oktober 1896 landete der 81-Jährige einen letzten Schlag gegen Kaiser und Regierung. In den Hamburger Nachrichten enthüllte er die Existenz des geheimen Rückversicherungsvertrags mit Russland und dessen Nichterneuerung nach seinem Sturz. Damit entfesselte er ein ungeheures Echo im In- und Ausland. Kaiser Wilhelm wollte ihn zunächst wegen Hochverrats in Festungshaft nehmen lassen, nahm aber davon wieder Abstand. Gesundheitlich ging es Bismarck nun immer schlechter. Er war zwar geistig noch klar und rege, doch der körperliche Verfall schritt unaufhaltsam voran. Unter anderem litt er unter massiven Durchblutungsstörungen, die zum Absterben eines Fußes führten. Er war zuletzt auf den Rollstuhl angewiesen und hatte in seinen letzten Lebensmonaten starke Schmerzen. Am 30. Juli 1898 starb Otto von Bismarck. Er wurde auf einem kleinen Hügel gegenüber dem Friedrichsruher Herrenhaus bestattet. Bismarck, Idol, Diktator, Dämon. Nach Bismarcks Tod verstärkte sich der Bismarck-Kult. Überall in Deutschland entstanden Bismarck-Türme und Bismarck-Denkmäler, die den eisernen Kanzler meist in Uniform mit Schwert und Pickelhaube zeigten, dem aggressiven Zeitgeist des wilhelminischen Deutschland entsprechend. Es entstand, so Lothar Gall, eine Bismarck-Idolisierung, die auch die Historiker dann über Generationen in Bann gehalten hat. Die Idolisierung Bismarcks überdauerte auch das Kaiserreich. So heißt es in einem Schulgeschichtsbuch der Weimarer Republik. Ein Mann von unvergleichlichem politischem Genie, von ungeheurer Willenskraft, von unbedingter Furchtlosigkeit, von packender Beredsamkeit. Ein Mann endlich von großer Tiefe des Gemüts. Der größte Staatsmann des Jahrhunderts und einer der größten Männer überhaupt. Die Nationalsozialisten behaupteten, es gebe eine Kontinuität zwischen Bismarck und Hitler. Der nationalsozialistische Staat sei die großdeutsche Vollendung der von Bismarck begonnenen kleindeutschen Einheitsbewegung. Dem entsprach die nach 1945 verbreitete Tendenz, Bismarck für die Fehlentwicklungen der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verantwortlich zu machen. Historiker wie Lothar Gall sehen das allerdings nicht so. Seine interessante Figur, eine wesentlich die Verhältnisse bestimmende. Das heißt, man kann sagen, wenn er 62 nicht ernannt worden wäre, wäre die Entwicklung vielleicht eine andere Richtung gewesen. Aber wäre sie besser geworden? Das weiß man nicht. Catherine Lerman meint, dass es zumindest die deutsche Einheit auch ohne Bismarck gegeben hätte. Obviously there were lots of forces which were conducive to bringing about the creation of nation states in the late 19th century. It's no coincidence that Italy and Germany are unified at much the same time. Im späten 19. Jahrhundert gab es viele Kräfte, die darauf hinwirkten, Nationalstaaten hervorzubringen. Es ist kein Zufall, dass Italien und Deutschland fast zur gleichen Zeit vereinigt wurden. Aber ein Deutschland ohne Bismarck wäre vielleicht ein ganz anderes Gebilde geworden. It might not have been even such a centralized state as the German Reich was. So it wouldn't necessarily have been a Kaiserreich, perhaps. Vielleicht wäre es nicht so ein zentralisierter Staat gewesen. Und es wäre wohl auch kein Kaiserreich geworden. Vielleicht wäre Deutschland in einer organischeren Weise zusammengewachsen und nicht so ein militärischer, autoritärer Kaiserstaat geworden wie das Deutschland von 1871. An imperial state emerging. As obviously the Germany of 1871. Sie hörten Otto von Bismarck, eine Biografie. Dokumentation von Frank Eckhardt. Als Experten kamen zu Wort Dr. Catherine Lerman, britische Historikerin und Bismarck-Biografin von der Metropolitan University in London und der Historiker und Bismarck-Biograf Lothar Gall. Es sprachen Ingrid Elsegey, Torben Kessler, Walter Renneisen, Moritz Stöpel und Ilona Strauß. Ton und Technik Ursula Potyra und Alexander Kolb. Regie Marlene Breuer. Redaktion Hans Sarkovic und Dorothee Meyer-Karwick. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2014.